das funktioniert. So, ist heute wieder mit Atmo. Jetzt sind sie erstaunlicherweise ruhig. Merkt ihr das? Gerade ja, stimmt. Ja, die sind doch alle alt, die machen noch nicht so lange am Stück. Die müssen jetzt atmen. Ich weiß nicht, hört man uns so? Ja, doch, der starte Ausschlag. Womit fangen wir an? Letzte Folge. Nee, wir fangen erstmal an, wo wir sind. Ich lese es kurz vor. Ja. Und ja, wer unser Gast ist, das kannst du diesmal mal machen. Das kann ich auch mal nicht aussprechen. Okay, wir sind am Café am Dorfteich, www.heidecafé.de in Schneverdingen. Und hier gibt es Hochzeitstorten. Und genau das ist der Grund, warum wir heute hier mit Toilettentapier sind. Genau. Die verheiratet wir heute, oder? Ja. Das kann man so sagen. Ein Leben ohne Torte ist möglich, aber sinnlos. Wir müssen ja mal was einstreuen zu dem großen Ding, das wir heute gemacht haben. Jetzt können die Leute schon mal anfangen zu überlegen, so. Schneverding. Dann auch noch ein Schneverdinger Kescher dabei. In dem Laden, der Hochzeitstorten herstellt. Ja, wo es um Kuchen und so geht. Also das nächste Event ruft. Oder auch nicht. Man muss mal abwarten. Oder auch nicht. Es war anstrengend. Wir haben uns die Gegend angeschaut und viel gemacht. 3 Stunden den Arsch abgefroren und nass geworden. Das muss man schon so sagen. Das war schon hart. Bisschen nackig gemacht auch hin und wieder. Ja, ja. Also alles gegeben heute für unsere Hörer. Ne? Aber wir sitzen hier in einer Galerie, in einer Ecke im Café, wo die ganzen Heidekönigin abgebildet sind. Und das entschädigt doch für vieles. Das geht die sind ja nicht mal nackig. 1935 los, ja. Uiuiui. Ja, so sieht man aus. Naja, pass auf, letzte Folge. Kurzer Rückblick, ist diesmal nicht viel. Projekt GC fiel mir auf, hat wirklich viele Freunde. Da kamen echt viele Kommentare zu, was uns da der Halvor vorgestellt hat. Ja. Sein Film hat er ja auch gemacht, wie er versprochen hat. Und noch sogar einen aufbereiteten gibt's auch noch. Also da gibt's Filme ohne Ende jetzt. Dann haben wir ja diesen Aufruf zur T5-Folge gehabt. Der Aufruf hat ja schon für Reibung gesorgt. Also ist das genau das richtige Thema. Ich weiß gar nicht, was die wollen. Also, wir wollen ja nicht T5 verkaufen oder für T5, wir wollen einfach mal über T5 sprechen. Rückmeldungen ging so. Wollen wir nur drüber sprechen oder wollen wir auch einen heben? Ja, wir wollen einen heben lassen. Heben lassen. Wir wollen ja eigentlich einen abräumen, darum machen wir das ja. Heben lassen. Also wir haben einen jetzt in der Hinterhand, der hat mir zugesagt, dass er das machen würde. Den kenne ich auch lange, lange, lange, wirklich lange. Und der weiß auch, wovon er redet. Den würden wir dann nehmen, wohl, wenn kein anderer sich noch meldet, mal abwarten. Aber ich kapiere sowieso nicht, wie so ein Thema so eine Reibung erzeugen kann. Die ist Frage ja danach alleine schon, ja. Also T5 war schon immer, also ich habe mich 2006 schon in die ersten Diskussionen daran erinnert, ist das jetzt noch Geocaching? Also wir reden bei T5 jetzt vom Klettern. Ja, mir war noch nicht ganz klar, die Aufregung kam die jetzt aus dem T5er-Lager oder also ob von den Klettern oder von denen, die nicht klettern? Nee, von denen, die nicht klettern. Das war jetzt auch die Aufregung, das ist ein bisschen viel gesagt, aber kam gleich so ein bisschen Reibung auf. Also sieht man ja auch in den Kommentaren, nichts Schlimmes, aber wo man gleich merkt, ja, scheint Pfeffer drin zu sein im Thema. Das ist doch genau das, was wir mögen. Ja, genau. Ja, das war eigentlich schon alles, was vom letzten Mal. Wir haben sogar eine Überleitung, wenn ich mal Pfeffer im Thema. Ja. Ist ja heute so der große Überbegriff. Hauptthema Diskussionskultur im Internet, speziell beim Geocachen. Sowohl soziale Medien als auch Blogs. Und da kommen wir natürlich nicht ganz jetzt an Stade vorbei. Event im Norden. Wobei wir da inhaltlich gar nicht mehr drauf eingehen wollen, sondern das eigentlich nur als Beispiel benutzen. Ich glaube, da kann jetzt jeder überall viel drüber lesen und sich selbst ein Bild machen, wer jetzt böse ist und wer nicht böse und ob das Event gut ist und schlecht ist. Und ich hab leck mir am Arsch. Ich habe mich an dem Moment abgekoppelt, als das persönlich wurde. Persönlich gegen dich in unseren Kommentaren oder persönlich auf Facebook? Nee, persönlich insgesamt. Also persönlich, ich habe ja den letzten Artikel geschrieben, ich fand den gar nicht so negativ, wie die Owner den offensichtlich aufgenommen haben. Natürlich war da auch Negatives drin, aber letztendlich war es eher so positiv, fand ich. Denn die machen ja einen guten Job, in der kurzen Zeit ein Event hinzustellen. Das war ja alles überhaupt nie in Frage gestellt. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass die gelesen haben, was ich da geschrieben habe, alles. Sondern wirklich nur sich haben was erzählen lassen oder so, weil die Kommentare von den beiden Ownern passten überhaupt nicht zum Artikel. Dann ging das Gepöbel, das hört ja gar nicht auf. Ich kriegte ja 3 Satz-Kommentare immer so in 3 Sätzen, die völlig inhaltsfrei zum Teil waren, hintereinander weg, bis ich gesagt habe, Schluss, die letzten lasse ich gar nicht mehr raus, weil die wurden dann auch so, wo man die echt vor sich selbst schützen muss. Und dann kamen auch noch Mails und wo ich echt dachte, was wollen die eigentlich von mir? Dann kamen natürlich auch noch Kommentare, die wir auch nicht freigegeben haben von Stellvertretern. Ja, dann kamen auch diese Sockenpuppen, die mir dann eigentlich nur sagen wollten, dass ich ein Arschloch bin. Ja, das können sie auch so, das muss ich aber nicht, den Dreck muss ich nicht im Blog veröffentlichen. Das Thema ist abgeschlossen, ich habe mich abgemeldet, ich habe meine 10 € absolut in Ordnung wiederbekommen. Und ich fand die Owner müssen wissen, was sie da machen. Ich trenne auch Owner und Event. Also das ist für mich zwei verschiedene Dinge. Ich fand es heute ganz ganz interessant in unserer neuen Geocaching-Gruppe. Geocaching-Community-Deutschland. Minus Deutschland dahinter? Oder Geocaching-Deutschland-Community? Nee, Community. Geocaching-Community Deutschland. Mit Bindestrichen. Aber die heißt genauso wie die Originale, nur mit Bindestrichen dazwischen. Genau. Das war eigentlich nur ein Gag. Ja, der innerhalb von wirklich 20 Sekunden dann realisiert wurde. Ich habe gesagt, lass uns doch eine, die genauso, da, Sven Heuer ist rausgeflogen, ne? Sven Heuer ist aus der anderen Gruppe rausgeflogen. Wegen einer Also ich fand es auch lächerlich, wie der Sven Und der Benebelte ist hinterhergeflogen, das ging relativ schnell. Genau, wegen so Kleinigkeiten. Da merktest du, dass da wieder so ein Admin ist, der wieder seinen Gottstatus auslebt. Das, wie nanntest du das so schön, wo der Turnbeutel in der Nacht der Schule immer auf die Garage geschmissen wurde. Genau das ist da passiert. Da habe ich echt nur aus Gag geschrieben, jetzt lass uns doch eine gründen, die heißt Geocaching Community Deutschland neu. Und zwei Minuten später hatte dann unser lieber Gast die Gruppe mit Bindestrichen dazwischen gegründet. Das ging recht schnell. Ja. Oder? Und es wurden dann alle zu Admins gemacht. Was auch, würde ich sagen, zwei Tage funktioniert hatte. Drei Tage funktioniert hatte und dann hat man halt in so einen faulen Apfel dabei. 180 Admins und dann... War einer es drunter? War klar. Ich glaube, es war uns auch vorher klar, dass das nicht es hat mich gewundert, dass es lange so gut ging. Wir waren im Endeffekt eine ganze Zeit lang 50 Leute in der Gruppe, ungefähr 50 bis 70 in dem Bereich immer so, alle Admins. Da hat irgendwer gesagt, ich lade mal andere ein. Und dann kam die Frage auf, ob wir nicht Werbung machen können. Da habe ich geschrieben, na klar, können wir Werbung machen. Und dann kamen relativ viele auf einmal rein und irgendwann fiel dieses Konstrukt dann halt zusammen. Ja, es fing einer an, Beiträge zu löschen und Leute rauszukicken. Ja. Mich unter anderem dich. Ich habe es noch nicht mal mitgekriegt, weil ich plötzlich wieder drin war. Ja, man könnte sagen, also es kam sofort die Vermutung auf, und das stimmt auch, es wurden nur Beiträge gelöscht zum Thema Stade. Dazu muss man aber sagen, es gab auch fast nur Beiträge zum Thema Stade. Ja. Und es flogen aber hauptsächlich die Leute raus, die gegen Stade was Kritisches gesagt haben. Noch nicht mal was Negatives, sondern wirklich nur irgendwas nicht positiv gesehen. Und was mir aufgefallen ist, waren halt viele Leute auch, die... außerhalb der sozialen Netzwerke auch Blogger sind oder so. Ja, also da konnte man halt erkennen, auch ich habe da ja teilweise kritisiert, aber ich bin halt nicht rausgeflogen. Ja, du konntest nicht, weil du... Nee, ich kann auch. Ach so. Ich kann auch fliegen. Ja. Ah, das habe ich nochmal geguckt, das geht. Aber man muss vielleicht auch unsere Theorie dazu sagen. Wir wissen ja letztendlich nicht, wer gekickt hat. Das aber wir gehen davon aus, dass es nicht die Owner des Mega-Events waren, weil die halt auch andere Dinge zu tun haben und nicht so aktiv in diesen Foren sind, sondern dass hier einfach wieder ein Stellvertreter Krieg. Das war genau der Punkt. Es wurde aber sofort gerne auch denen unterstellt und das war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, gut, dass wir aufgehört haben, was drüber zu schreiben, weil das einfach alles nicht so ist. Jetzt kommt das Wichtigste. Ja, das kommt auf jeden der Mann mit der Torte. Dankeschön. Der doppelte Espresso. Ja, siehst du, den bekomme ich. Schön. Aber vielen Dank. Müssen wir noch eine Sprachvorgabe. Es gibt noch... Naja, auf jeden Fall wurde aber sofort wieder dem was unterstellt. Und wie gesagt, es geht heute gar nicht um die Owner, ob die scheiße sind oder nicht. Das soll sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Aber auch da, es wurde denen sofort unterstellt. Das wurde schon so als Wahrheit verkauft. Das fand ich den Teil, der mich wirklich, ein geiles Stück. Aber die haben auch geil. Kaffee. Torten können wir. Mittlerweile, guck hinter dich auf die Galerie. Torten können wir. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Mittlerweile haben wir ist es da eigentlich ganz ruhig geworden. Wir sind nicht mehr alle Admins. Und schon funktioniert die Truppe. Und was mir halt ganz gut gefällt, und darauf wollte ich hinaus, dass es auch eine gewisse Diskussionskultur ergibt. Und das wollte ich heute zu dem Beitrag sagen. Es hat ja einer einen Beitrag da abgelassen, der das auch die Berichterstattung kritisch beäugt. Ja. Und ich habe mich ja dazu auch geäußert. Und er hatte einen ganz interessanten Satz, den ich jetzt gerade nicht 100% zusammenkriege, in seiner Antwort geleistet. Er hat gesagt, aber es gibt so Dinge, die sollte man in so einer Diskussion nicht überschreiten. Ja. Auch wenn es die Owners mit ihrer Persönlichkeit, dieses Megas, einem nicht immer einfach machen. Und das trifft es halt einfach auf den Punkt. Ja. Es gibt in dieser ganzen Diskussion nicht schwarz und weiß, aber es gibt so Punkte, die macht man einfach nicht. Und, also man kann es mal grob umschreiben, weil es ist mittlerweile raus. Also da ist jetzt einmal, das kann man übertreiben, aber es ging einfach um gewisse Finanzen der Owner und das ist deren Sache. Und die wurden offengelegt und das war nicht fair. Also als das erste Mal rauskam, ich habe mir das mal auch angeguckt, weil es mich auch interessierte. Aber ich habe gleich so, ich war mir noch nicht mal so, ist das so fair, das nicht? Also ich konnte das noch nicht so einordnen. Jetzt nach so zwei, drei Tagen sacken lassen, ich glaube, dass auch der das geschrieben hat, vielleicht selber sich sagt, ging vielleicht ein Tick weit oder so, keine Ahnung. So, es kommt gerade der Nachschub. Das ist kein Problem, das kriegen wir. Wir essen das weg. Ja. Ich stelle es hier einfach mal so. Nee, gerade da nicht. Gerade da nicht. Nee, das können wir nicht aufnehmen. Dann lassen wir es doch hier rüber. Auf dem Tisch. Oh ja, das wäre besser. Wenn das in Ordnung ist. Ja. Also es ist ja im Moment nicht so, dass wir den benötigen. Das wäre sehr schön. Stelle ich das hier rauf. Guck mal, ich gieße dir schon mal ein bisschen Candies ein. Candies vielleicht? Trinken Sie Sahne im Tee? Nee, gar nichts. Nein. Candies, gar nichts. Nee, ja. Danke. Wie, du trinkst keine Sahne? Sahne ist nicht so dein Ding. Nee, also nur auf dem Teller. Man muss dazu sagen, hier liegt irgendwie so ein Riesenstück mit Sahne. Das ist wirklich... Toll, ja. Ja, aber vielleicht muss man das ganze Thema nochmal kurz einordnen. Also es fing ja an mit einem Beitrag in den Medien, den man zu Recht vielleicht etwas überspitzt bezeichnen können. Da fehlt doch nicht immer so ein Diplomaten. Ja. Die Abrocker haben diese 480-Euro-Beispiel gebracht, das einfach absurd war. Man könnte auch sagen, als ich den Artikel von denen gelesen habe, habe ich gedacht, mein Gott, ganz schön überspitzt. Also, ja, das habe ich ja gerade gesagt. Grenzwertig überspitzt. Ja, aber das provokant. Da kann man auch nicht Abrocker zu provokant sagen. Fast. Und das ist halt der Artikel. Und der war schon sehr provokant, ja. Und ihr wurde auch vorgeworfen, dass sie bei jedem Artikel, also bei der Abrockerin jetzt, bei jedem Artikel, den sie schreibt, dass man deutlich merkt, dass sie die Ona nicht mag. Und ja, das würde ich jetzt nicht ganz vom Tisch weisen wollen. Ich will jetzt gar nicht negativ reden, Gottes Willen. Denn ich habe ja auch genug Negatives geschrieben. Aber man merkte das schon manchmal, dass sie ein bisschen, dass sie vielleicht härter ins Gericht geht als mit anderen. Das fand ich schon. Das glaube ich auch. Und genau darum geht's mir. Egal, wenn man sich persönlich, wir sind ja ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Die Ona waren bei uns auch vorher schon mal durch irgendwelche Aktionen Teil des Podcasts. Aber wir kannten sie halt nicht. Wir bewerten halt immer das, was sie tun. Ja. Und so sind wir eigentlich neutral an dieses Mega herangegangen. Ja, einfach eher wohlwollend. Ich muss sagen, ich hab deswegen hat mich die Reaktion auf deinen Beitrag dann, wo du ja einfach die Fakten mal so schilderst, das könnte ein bisschen Problem werden, das könnte ein Problem werden. Habt ihr darüber gedacht? Die Kommentarreaktion so stark überrascht. Ja. Das hätte man anders machen können. Da hätte man auch... denke ich mal, also ich habe ja auch zwei, drei Kommentare da gehabt, auf die geantwortet wurde, die Kommentare sind ein bisschen sehr kurz, kam ein bisschen, ja, man hätte es anders schreiben können, ein bisschen freundlicher schreiben können, aber das ist gut, vielleicht, wenn ich eine SMS kriege von einer guten Freundin oder vom Bekannten, dann lese ich manchmal auch das Falsche raus. Also das geschriebene Wort ist halt ein bisschen schwierig und das, denke ich mal, war allgemein auch bei den Kommentaren teilweise so, ein geschriebenes Wort interpretiere ich so, wie ich das gerade empfinde. So, und wenn ich jetzt im Moment gerade dann sowieso vielleicht einen schlechten Tag hatte und jetzt kommen da so Kommentare rein, dann ist das für so eine Veranstaltung ein bisschen kontraproduktiv. Ne? Ja. Als Außen, als Öffentlichkeitsarbeit, wie die geleistet wurde. Das ist richtig, aber ich finde es im Umkehrschluss auch kontraproduktiv, wenn dann in Facebook-Kommentaren kommt, jetzt lasst sie mal und schreibt gar nichts dazu. Nein, das ist auch nicht richtig. Vor allem, ihr habt ja selbst noch keins, naja, ich habe auch noch kein AKW gebaut und darf trotzdem dagegen sein. Und das sind so Dummbatz-Kommentare, sorry, aber irgendwer schrieb mir auch jetzt, einfach auf Facebook, ja, genau, ich hätte das ja auch noch nicht selber gemacht und so. Da muss ich sagen, und mit welcher Berechnung kritisiert er mich denn? Er hat doch auch keinen Artikel selber geschrieben. Dann kann er mich doch. Also das sind so Argumentationen, die sind einfach fünfte Klasse. Wenn einer sich herauswagt, das geht uns ja nicht anders, aus der Masse und irgendwie den Kopf hebt, dann muss er damit leben, dass er mal draufgehauen wird. Also sorry, aber das gehört für mich dazu. Und hier, ich glaube, muss man noch wieder differenzierter ansetzen. Es gibt zum einen die Person der Ohne, die vielleicht nicht unumstritten ist, und zum anderen das Mega. Ja. Und, in unserer Argumentation, was ich auch gesagt habe, für mich war das nicht ganz klar mit dem Bus. Jetzt höre ich hier eine Argument, ja, Bus kostet ja nur 3 Euro. Ja, kostet nur 3 Euro. Wenn wir zu dritt hinfahren, sind es 9 Euro. Aber im Shop ist es nicht ganz klar, ob die Hin- und Rückfahrt, sondern es ist eher nur die Hinfahrt. Also kostet die Rückfahrt nochmal 3 Euro oder 9 Euro. Je nachdem, wie man sieht. Die Karten für den Bus muss ich dann aber am Event abholen. Das sind einfach... Ich sagte ja, das ist ja das Beispiel, was sie auch nannten. Ralf SG hat deswegen so abgesagt. Er hat nur wegen dem Bus nachgefragt, wurde angepappt. Ja, und das ist eigentlich... Die Außenkommunikation von denen ist einfach sowas von Scheiße. Das kann man gar nicht... Oh ja. Noch einen großen Tablett. Wunderbar. So, danke. Dankeschön. Vielen Dank. Sie haben ja auch du bist der Erste und Einzige, der bis jetzt mal diese Busfahrplan da gepostet hat, aus dem hervorgeht, man braucht die 3 Euro gar nicht, man kann mit dem HVV hinfahren. Anstatt dass die Ona jetzt mal so klug sind, wenn sie denn schon mal auf Facebook mitlesen lassen von irgendwem, das haben sie ja auch mitgekriegt, sich mal diesen Busfahrplan wenigstens listig zu packen. Aber nicht mal das tun sie. Die lernen ja auch nicht daraus. Also sie können ja gerne auf mich fluchen, aber wenn sie was daraus lernen würden, aber es ist ja immer noch nicht besser geworden. Ja, und das bringt mich jetzt wieder dazu. Ich bin wirklich neutral herangegangen, aber als jetzt im Umkehrschluss wiederum die Abrocker offiziell über die Ticketseite ihre Bestellung wurde storniert, was man ja machen kann, aber es ist äußerst unglücklich, das vorher in den Blog anzukündigen, bei Ihnen als Kommentar, und dann als Veranstalter jemanden de facto auszuladen. Die sind, ja, das ist falsch. Ausgeladen ist sogar falsch. Die sind rausgeschmissen. Ja, rausgeschmissen. Das ist ein Unterschied. Es wurde nicht gesagt, geht bitte oder so, sondern die wurden quasi vor veränderte Tatsachen gestellt. Aber jetzt, aber auch da, wenn wir jetzt, wenn wir den Oberbegriff sind, Diskussionskultur im Internet, ne, das Schlimme, was ich finde, das wird jetzt auch aufgeblasen, dann gab es plötzlich NAs. Das erste NA, würde ich nochmal sagen, okay, der wollte einfach mal, dass zumindest mal klar wird, das geht so nicht, wegen diesem Ausladen. Dann kommt heute noch ein NA wegen dem Namen. Und das ist jetzt wieder so, wo ich immer sage, oh, hört doch mal auf. Also da wird auch wieder so eine Grenze überschritten. Man kann ja sich streiten und alles, aber jetzt ein NA zu loggen, weil da Mega im Namen steht. Sorry, das ist doch einfach Schwachsinn. Das geht auf eine Ebene vor der Grundschule. Das ist dann irgendwo Kindergarten. Und das meine ich, jetzt geht es nicht mehr um das Event, worum es mir immer ging, sondern jetzt geht es gegen die Owner. Deswegen mische ich mich doch nicht mehr ein, sollen sie doch machen. Also das ist mir einfach zu blöd. Das schon, aber für mich war die Grenze überschritten und ich war wirklich wohlwollend da. In dem Moment, wo dein Ticket storniert wird über das Bestellsystem, ihr Ticket wurde zurückgebucht, sie kriegen ja Geld wieder, also nicht deins. Du hast du meinst jetzt bei den Abrocker, bei mir war das Abrocker, okay. Weil das ist ein Novum in Deutschland und da kann ich auch nicht akzeptieren, jetzt gießt doch nicht noch mehr Öl ins Feuer. Ja. Also das muss einfach extrem publik gemacht werden. Ja, das geht gar nicht. So, und ich will ja nicht das mega schlecht machen, aber dieses Verhalten. Nee, das rausschmeißen, genau. Also wie gesagt, aber das ist auch, dann pumpen sie das, was vorher war, auch alles hoch. Nein, sorry. Das bei mir kann keiner meckern. Ich habe das angeboten und sie haben es angenommen. Ich hätte es in ihrer Stelle auch nicht angenommen, weil ich finde das Annehmen schon merkwürdig. Aber das ist völlig vertretbar. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das, ich habe mein Geld zurückgekommen schnell. Was ich da eher bemängeln könnte, das schrieb einer in den Kommentaren, habe ich vorher drüber gefallen, was das eigentlich für Datenschutz wäre, dass sie öffentlich verkünden, wie wir gerade nicht gekauft haben. Und das war auch noch falsch. Genau. Du hast 4 gekauft. Ich schreibe da drunter, nein, habe ich nicht. Ich habe 2 gekauft. Das sehe ich doch auch im Shop. Nein, du hast 4 gekauft. Ich sag dir, da habe ich den Fehler gemacht, irgendwann zu schreiben. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mit einem diskutiere, der besoffen ist. Weil das waren alles Kommentare von 2 bis 3 Sätzen. Die kamen mit 2 Minuten Abstand. Die waren teilweise zusammenhanglos. Die waren teilweise voll mit Tippfehlern. Ein paar habe ich so herausgenommen. Das wirkt alles, also entweder war da einer völlig überdreht oder er war wirklich voll wie ein Eimer. Und da weiß ich, wovon ich spreche. Wir hatten Mieter, die hatten ein Alkoholproblem. Ich habe aber nie gesagt, der ist jetzt alkoholisch oder so. Ich habe nur gesagt, so kam mir das vor. Jetzt liest du im Internet schon laufend, der Facebook, ihr liest was von Alkohol. Also wo Alkohol mit dem Owner zusammengebracht wird. Ich auch denke, oh, hätte ich bloß Mund gehalten. Sorry, das kann man mal sagen, dass ich das so das Gefühl hatte, aber doch nicht, dass der Alkoholiker gleich ist. Also ja, die ganze... Deswegen schreibe ich ja, man muss die Diskussion auch mal trennen. Das eine ist persönlich, das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun. Auch wir können bewerten Leute nicht nach Taten, die sie mal gemacht haben, sondern gehen immer wieder neu daran. Ja. Wenn sich das bestätigt, okay, dann können die anderen sagen, ja, haben wir doch gewusst. Aber für mich ist es die richtige Wahrnehmung, da erstmal neutral ranzugehen. Und das andere ist halt das Thema, wie Ralf SG das hatte, dass er auf eine logische, vernünftige Nachfrage einfach eine beschissene Antwort bekommen hat. Also ich kenne die Antwort, hast du die irgendwo gesehen? Nee, aber letztendlich hatte das ja... Ich kenne ihn, ich habe ihn auch schon mal getroffen, das ist ein ganz sympathisch netter Kerl. Also ist jetzt auch keiner, wo man sagen würde, ja gut, der geht immer ein bisschen über. Ja, also ich finde dieses Preismodell... eigentlich optimal, das muss man auch mal so sagen. Ja. Jeder bezahlt nur das, was er tatsächlich braucht. Wenn du das Programm hast, auch wenn es für mich im ersten Moment gewöhnungsbedürftig ist, ein Programmheft für 3 Euro zu bezahlen, aber letztendlich sage ich mir, ich brauche es nicht. Da habe ich aber ein gutes Beispiel gehört von Usimo, glaube ich, hatte mir das geschrieben. Der hatte recht, der sagte, naja, überleg mal, wir gehen sonst auf ein anderes Giga-Event mit 4 Leuten. Da zahle ich über den Eintrittspreis 4 Programmhefte mit. Nee. Ja. Brauche ich nicht mal das eine. Als er das schrieb, ich finde es immer noch teuer, 3 Euro, aber als er das schrieb, dachte ich, ja, hat er recht, eigentlich ist das sogar viel besser, wie die das gestartet. Ja, in dem Moment ist das doch super durchdacht. Was nicht durchdacht ist, ist die Außenkommunikation und die Unklarheit im Shop. Ja, und das wird uns ja immer vorgeworfen, aber so ein Event reitet doch nicht auf den Preisen rum, das kann nicht kostenlos sein. Oder nee, haben Sie auch recht, Darum geht es uns jetzt nicht. Uns ging es nur in der Erstkommunikation, war alles kostenlos. Ja. und alles frei. Jetzt ist es nicht mehr kostenlos und ist beschränkt. Dagegen haben wir noch nichts. Aber diese Mitteilung kam niemals von den Organisatoren, sondern es wurde immer vorher schon über gewisse Blogs gespielt, weil die es aufgenommen haben. Ähnlich mit deinem Ticket. Hättest du diesen Ticket-Shop nicht gepostet, der kam 2 Tage später. Es steht heute noch nichts im Listing. Ich habe heute gerade noch geguckt zur Teilnehmerzahl, dass sie reduziert ist. Das müsste eigentlich auch ins Listing rein. Und dann so ein paar Sachen, genauso wie halt die Kosten müssten eigentlich auch mal ins Listing kurz rein, das kostet das und das. Dass man schon mal einen Überblick hat, dann kann ich gleich sagen, ich brauche gar nicht auf die Website gehen, weg, ich möchte nicht. Da kriegst du als Kommentar tatsächlich von den beiden, wie war das, wenn dich das interessiert, kriegst du das schon mit. Das heißt, wir sollen da schon drüber berichten, aber wir sollen da nicht kritisch drüber berichten. Genau, ich hatte mich geschrieben, richtig, weil die Info irgendwie nicht rüberkam. Und dann kam der Kommentar gleich von der Ownerin oder vom Owner, ja, wenn mich das interessieren würde, würde ich es mitkriegen. Und das war auch in so einer Tonart, wo ich denke, na gut, Kommunikation, schwierig. Ja, also grundsätzlich muss es nicht reinbringen. Ich habe es nochmal geguckt bei anderen Mega-Events, da steht es auch nicht drin. Das was auch wäre schön. Immer nur für einen Link. Es wäre ein Service. Ja. Ja. Aber den muss man nicht bringen. Aber der Service wäre doch, wenn ich als interessierter Teilnehmer eine Frage stelle oder dass ich dann auch eine Antwort bekomme und nicht immer so nach dem Motto, oh, ich störe dich jetzt irgendwo, wir haben viel zu tun und wir freuen uns auf alle Geocache. Aber das auch mit diesem viel zu tun und dann, wenn ich das dann auch auf Facebook lege, ja, und die machen das erste Mal und die haben nur so wenig Zeit, ja, dann macht's nicht. Also sorry, aber es ist für mich alles keine Argumentation, wenn ich die machen ein Event, die nehmen da Geld für, ich freue mich da auch drauf, möchte dahin und dann muss ich einfach auch das kritisieren dürfen. Das ist ein Witz, wenn sie das nicht wollen, sonst ein geschlossenes Event für Leute machen, die sie kennen. Wobei diese Kritisierung kam, es gab es bei jedem Event, wenn irgendwas nicht gelaufen ist oder ein Ticketshop abgestürzt ist. Was war in Frankfurt damals, als es auf einmal hieß, das Essen müsste irgendwie über einen Catering-Service laufen, da gab es auch so große Diskussionen, ne, wo man sein Essen nicht mehr mitbringen durfte oder irgend so. Da gab es dann auch große Aufruhr und in Ahrlock und oder, so. Oder in Erfurt. Oder in Erfurt mit Hunden, da gab es auch eine Riesendiskussion. Ach, Erfurt, noch viel besseres Beispiel. In Erfurt hatte ich ja auch drüber geschrieben. Hatte ich auch öffentlich drüber geschrieben. Boah, ich finde das auch nicht schlimm, darüber öffentlich zu schreiben. Das sind öffentliche Events, Punkt. Und ja, dann das Ende mit. Lass mich kurz, letztendlich ist das doch eine Aufgabe eines Geocaching-Podcasts, auch da drüber zu schreiben, positive wie auch negative Dinge zu berichten. Wenn ich nur positiv berichte, dann bin ich doch völlig weg. Von dem ganzen Geschehen. So. Also, weil wir gerade Erfurt drin hatten. In Erfurt hatte ich ja auch ein Problem mit dem Ticketshop. Ich melde mich da an. Und da ich einen Umlaut im Namen hatte, konnte ich meine Bestellung sehen. Und da stand aber immer nur ein Ticket. Und ich hatte 2 gekauft. So, habe mich abgemeldet, wieder angemeldet, hatte ich gar nichts mehr. Wo hast du denn Umlaut im Namen? Jörg. Ach, da. Okay. Und die Stammdaten waren dann auch weg. Also, da war alles weg. Stand nur noch oben. Hallo Jörg Ludwig und nichts mehr. Ich denke immer die ganze Zeit, Ja, dann hatte ich die angemeldet, also dieses, wende dich mal an Support, ja, habe ich Support angeschrieben, kam erst, da hatte ich reingeschrieben, die Seite kennt mich offensichtlich nicht. Dann kam eine Antwort, ich verstehe deine Fehlermeldung nicht, kannst du das mal genauer schreiben? Ja, ist in Ordnung. Habe ich das nochmal geschrieben und dann meldete sich, wie ich später herausstellte, der das auch programmiert hat, den Shop selber. Die kennen ihn wohl und der war auch relativ günstig und er sollte das auch günstig machen, deswegen ist der Shop halt auch sehr simpel ausgefallen, sagt er selber. Und da war halt noch ein Fehler drin. Und dann hatten wir kurz gemailt und dann hatte ich ihm auch geschrieben, dass ich eben tippe auf den Umlaut, weil ich mal Software-Tester war, konnte ich mir schon so in etwa vorstellen, wo das Problem war. Und als ich mich abgemeldet habe, war halt die Session weg und beim Anmelden eine neue Session und die konnte mit dem Umlaut nicht mehr umgehen. So, das hat er innerhalb von, ich weiß nicht, 10-12 Stunden repariert. Und die Kommunikation war, also der war mir schon zu nett. Ich mag das immer nicht so, wenn ich Leute gar nicht kenne und die sind gleich so kumpelhaft. Aber ja, der hat ein bisschen Ahnung, der ist vielleicht auch ein Programmierer. Wollte ich gerade sagen, das ist aber auch nichts, was ich jetzt irgendwie kritisieren würde, sondern das war einfach ungewohnt. Ich bin da immer lieber etwas am Anfang distanziert, bevor ich die Leute kenne. Aber das fand ich überhaupt nicht schlimm. Also der war nicht aufdringlich, sondern einfach, war halt sehr überschwänglich, sagen wir es mal so. Aber er hat das repariert in kürzester Zeit. Ich hatte das dann auch irgendwo geschrieben, auch das mit dem Überschwänglichen. Und auch da ist er völlig sachlich mit der Kritik umgegangen. Hat auch gesagt, nee, dieses würde anders sehen, das aber schon und so. Also wir hatten einfach einen schönen Streit, wenn man das so nennen möchte, ohne dass am Ende einer sauer war, sondern wir waren uns einfach einig, nö, alles gut. Letztendlich hast du ein Support-Thema und das Support-Thema wurde gelöst. Ja, genau. Und auch für künftige gelöst, weil es gibt ja vielleicht nochmal Jürgen. In Jürgen. Ja. Ich wollte jetzt gerade eine Frau sagen mit Ü. Nee, aber wirklich war Gülcan. Und vor allem in einer super Geschwindigkeit und alles. Weil er kam mir damit so, ja, aber der Shop, so schlecht kann der nicht sein. In Mainz lief der gut, da ist schon gut. Was ich von Mainz halte, möchte ich mich jetzt nicht so äußern. Das Problem war, Genau, was ich ja bemängelt habe, wenn du in Erfurt in diesen Ticketshop gehst, du kaufst ja erst auf der Internetseite, bei denen suchst du dir aus, was du machen willst, und dann kriegst du ja einen Link auf einen ganz anderen Shop und da ist dann dein Ticket sozusagen. Das fand ich schon wirr. Das ist ja okay, funktioniert, aber fand ich jetzt erstmal ein bisschen irritierend. Und in dem anderen Shop stand jetzt ein Ticket. Und dann habe ich die angemeldet und gesagt, was soll das? Ich habe zwei bezahlt. Und dann kam die Erklärung, ja, hör zu, das ist im Prinzip ein Ticket, da ist alles drin. Und dann hatte ich zum Beispiel den Vorschlag gemacht, nenn das doch Abholschein. Und das hat er zum Beispiel völlig positiv aufgenommen und gesagt, ja, das ist eine Überlegung wert, das werden wir mal überlegen und diskutieren hier. Und ich glaube, das werden sie auch machen, weil dann wird es viel klarer. Du kriegst nämlich kein Ticket, sondern einen Abholschein, der dann für deine beiden Tickets gilt und für deine, was immer du da machen willst. Man kann doch sowieso als Organisator nur verlieren, wenn man patzig antwortet. Ja. Wenn man, also der Kunde, also letztendlich der Kunde, der Besucher ist ja letztendlich Kunde. Ja. Wie in jedem anderen im Shop auch. Und der hat in dem Moment ein Problem. Es geht ja nicht darum, das generell zu kritisieren, jedenfalls nicht hier in diesem Podcast oder auf diesem Blog. Und wenn du dann so patzig reagierst. Kritik ist doch immer so ein Punkt, wo man sagen muss, das geht doch schon im außerhalb der sozialen Netzwerke auch in der Familie los. Wenn mein Bruder mich früher kritisiert hat, weil ich ihm irgendwas falsch hingelegt habe, weggelegt habe, irgendwas falsch gemacht habe, was ihm nicht gepasst hat, dann hat er mit mir rumgemeckert. Nächsten Tag, ich habe nochmal drüber geschlafen, nächsten Tag habe ich ihm gesagt, pass mal auf, Freundchen, ich habe dich verstanden, ich sehe das aber immer noch so, ich habe das richtig gemacht. Oder ich habe ihm gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt so. Aber Kritik ist ja grundsätzlich eine Basis, wo man sagt, ich muss mal drüber nachdenken. Zum Lernen. So, richtig, ja. Dann nehme ich mir irgendwie das Positive raus, sage, okay, Mensch, der hat recht. Und wenn ich zum Beispiel auch vielleicht so ein Event im kleinen Rahmen organisiere, passiert mir auch Fehler. Ich habe auch schon ein paar Events gemacht, da sind mir auch teilweise Fehler unterlaufen. Wenn ich es größer mache, habe ich vielleicht ein Team dabei, da sagt noch jemand, Mensch, das lassen wir mal anders machen. Wenn das aber nicht da ist und die Kritik kommt von außen, dann nehme ich die Kritik einfach an und entweder ich passe das eventuell an und sage, Mensch, danke für die Rückmeldung, das habe ich nicht so gesehen. Oder ich halte dann einfach den Ball flach und sage einfach gar nichts dazu. Aber patzig nach draußen zu antworten, das ist ja quasi so, als wenn ich in ein Geschäft reingehe, wie wir vorhin ins Café, und die sagt, Hauen Sie ab. Ja. Die hat gesagt, nein, wir machen Zug, tut uns leid. Ja. Er hat gesagt, hier, verpisst euch. Ne? Ja, vor allem, wenn du dir die Kommentare da durchliest, ist ja überhaupt, also, was mich an den Kommentaren zu dem Event jetzt im Norden, an unserem letzten Bericht gerade auch gestört hat, ist, dass da keine Argumente drin waren. Ich kann mit jedem streiten und diskutieren, das ist überhaupt kein Problem, und ich sehe auch an, wenn ich mal Unrecht habe. Aber da war ja gar nichts drin, da stand eigentlich, du merkst mich nicht und meckerst nur mir rum. So, das war die Grundaussage von diesem Kommentar. Und das ist mir sehr häufig, ich weiß jetzt nicht bei mir, ich weiß gar nicht, aber bei den beiden so immer aufgefallen, dass es dann immer auf die persönliche Ebene geht. Ja. Und aber auch von diesen ganzen Stellvertretern. Also ich zum Beispiel, Herr Michel hat ja bei uns auch ganz gut kommentiert, ja, so nach dem Motto, wenn du es ausrichtest, dann hast du eine gewisse Verantwortung und die musst du klar sein. Ja, und dann, ja, das ist ihr erstes. Es zwingt ja niemanden dazu. Nee, das ganze Thema ist, zuerst wurde es beworben, wie ich das schon mal zusammengefasst habe, als Mega in Hamburg. Also ganz groß, es gibt doch ein Mega in Hamburg. Dann wurden alle... Das wurde sehr schnell relativiert. Ja, es wurde dann auch die Genehmigungsänderung. Dann war es nur noch das Mega im Norden und es war auf jeden Fall ein Mega. Und dann hatten wir hatten einen Reviewer zu Gast und die sagten, ja, also für Mega-Status müsste man vielleicht auch mal beantragen. Das sind alles so Dinge, die dann nachgekommen sind. Ja, das hatten sie aber angeblich schon. Also... Und denn jetzt habe ich mir die Seite war falsch verlinkt, das haben wir darauf hingewiesen, das ist in Ordnung, die Seite ist jetzt so, aber ich habe mir die Seite mal angeschaut. Also es gibt so Textstellen, wo du einfach so sagst, das kann jetzt so werden oder so werden, aber im Vergleich mit den Kommentaren, da steht es drin, im Gegensatz zu anderen Events sind bei uns Hunde willkommen. Ja. Okay, das kann ich jetzt neutral bewerten, das kann ich jetzt aber auch mit den ganzen Kommentaren so bewerten, nach dem Motto, muss nicht unbedingt rein. Oder das Team, so wie ich das lese, das Team, wenn du da draufklickst, sind immer noch die beiden. Ich weiß gar nicht, ob die so viele Leute da haben. Ja, da war ja so ein Kommentar, alle Starter stehen hinter uns. Darunter stand als nächster Kommentar, du, ich kenne etliche Starter. Und das habe ich ganz anders gehört. Ich weiß nicht, was stimmt. Ist es, aber ja, das geht schon wieder in diese persönliche Schiene. Auch diese, also ich war echt wirklich fasziniert, wie viel positive Zuspruch ich bekommen habe. Die alle auch per Mail gesagt haben, hör mal, das ist schon okay, was du da gemacht hast. Weil natürlich überlege ich selber auch, Mensch, habe ich da vielleicht auch Fehler gemacht? Vielleicht habe ich zum Beispiel tatsächlich dieses mit dem kostenlos einmal zu viel erwähnt. Ja, mach sein. Aber drauf rumgeritten, wie manche behaupten, bin ich da ganz gewiss nicht. Aber das war ein echter Knackpunkt, der viele beschäftigt hat. Und dann muss man das auch einfach mal benennen dürfen. Also, wie gesagt, man denkt ja auch über sich selber dann da schon durchaus nach. Aber allein schon die Kommentare, die kamen, wo ich merkte, ihr habt doch nicht einen Bericht gelesen, weil ihr seid namentlich nicht einmal erwähnt worden. Ich habe auch nie auf den Ownern rumgehört. Nicht einmal habe ich gesagt, die Owner versagen oder irgendwas. Das stimmt einfach nicht. Sondern ich habe immer nur gesagt, da wäre ich jetzt aber vorsichtig. Diese Deckelung auf 1200 finde ich im Prinzip nicht schlimm, aber wenn ihr vorher sagt 3300, finde ich das auch nicht günstig. Aber ich habe jetzt nie gesagt, also der Gerdi, das aber nicht Schwuchtel und die Lady Sophie da, die ist doof. Das, sowas, so haben die aber reagiert, als hätte ich genau das getan. Deswegen finde ich diese Kommunikation so komisch. Und wäre das nicht schon schlimm genug? Kommen jetzt so komische Typen von außen, die mir erzählen, welche Kommentare ich veröffentlichen müsste in meinem Blog und was ich schreiben dürfte und was nicht. Und ich kann euch immer nur sagen, leck mich. Ist mein Blog, ist mein Tagebuch und was ich da mache, ist mein. Und wenn ich da einen Ködel drauf veröffentliche als Bild, ist das immer noch mein. Ihr müsst immer wissen, ein Blog ist irgendwie eine Diktatur. Ja. Und ihr könnt da natürlich kommentieren, aber ja, letztendlich, was gezeigt wird, entscheidet ja immer noch der Blogbesitzer. Und wir löschen selten. Also das ist wirklich, wirklich selten. Wir blenden immer das aus, wo es dann echt beleidigend wird. Ja, da geht wo es negativ ist. Ja. Also wenn alles gegen uns schreibt, kein Stück. Ja, und das ist ja auch das, was in der Facebook-Gruppe, also ich finde, das, was mich in dieser, ohne Bindestrich, in dieser Facebook-Community Deutschland ohne Bindestrich so gestört hat, dass es wirklich extrem persönlich würde. Als Admin habe ich einfach nur einen Beitrag zu löschen, wenn er extrem beleidigend oder verhetzend ist. Ja. Alles andere muss ich ertragen, muss eine Diskussionskultur zulassen. Das möchten wir auch nochmal hier sagen. Die neue Gruppe, die gibt's auch immer noch und die bleibt auch und die hat einen Vorteil. Macht da, was ihr wollt, solange ihr nicht gegen irgendeinen Gesetzverstoß oder unsere rechtsradikale Scheiße da reinlebt. Macht. Das ist nämlich genau der Unterschied. Was ich auf Facebook so hasse, ich glaube in der Plaudergruppe oder irgendwo war das auch nochmal, da schrieb einer nur eine Antwort, die war noch nicht mal unhöflich, die passte nur nicht hundertprozentig zum Thema und zack kam da drunter schon wieder der Admin, muss ich hier eingreifen, wo ich so dachte, oh mein Gott, ey, hat ihm wieder einer sein Spielzeug gegeben. Das ist wirklich nur reine Selbstordnung. Ich bin als Admin doch kein Erzieher. Doch, manche sehen das ja. Ja, aber das ist doch, ich muss doch eigentlich nur aufpassen, dass hier zum Beispiel kein Sonnenbrillen-Spam reinkommt oder irgend so ein Krams. Und wenn die Leute sich da gegenseitig behacken, sollen sie das machen, sollen sie sich gegenseitig blocken, ignorieren, von mir aus auch Pakete nach Hause schicken. Man kann, ich glaube, in Hannover im Zoo kann man Elefantenscheiße kaufen. Kostet 100 Euro, kannst du anonym verschicken lassen. Oh. Sollen sich gegenseitig Pakete verschicken. Aber ich weiß, was bei dir explodiert. Ich muss da doch nicht eingreifen. Wenn die beiden sich bekappeln wollen und nicht der Meinung sind, sie möchten es im privaten Chat machen, sondern auf der Seite, damit sie alle mitkriegen, sollen das tun. Ja, du musst nur einfach alle anderen was zu lachen sogar. Ich finde das sogar amüsant manchmal. Ich lese das schon durch, weil ich echt spannend finde, wie die beiden noch weiter aneinander vorbeireden und sie beschimpft, sollen es auch tun. Ja. Ich finde es immer erstaunlich, wie viel Zeit Leute für sowas opfern, bei jemandem, den sie nicht persönlich kennen, wo sie vielleicht persönlich, wenn sie sich gegenübersetzen, ganz anders reagieren würden. Ja. Es ist noch nie gelungen, jemanden zu überzeugen. Man schreibt halt sein Argument, dann hat man ein paar Zustimmungen, einer ist dagegen, der hat sein Argument, kriegt ein paar Zustimmungen und fertig. Das ist das ausgetauscht. Dann kann man sich stundenlang noch diskutieren, aber den anderen wirst du nicht überzeugen können. Und das sind dann halt wirklich 2-3 Stunden. Weiß ich gerade, das kann ja auch schon mal passieren. Also ich finde das gerade in unserer Gruppe so schön. Ich hätte gedacht, dass die trotzdem nach 5 Tagen wieder implodiert, weil keiner eingreift. Aber ich habe selten so gute Diskussionen wie bei unserer Gruppe jetzt gelesen, dieser neuen. Also ganz ernsthaft, also allein die Länge der Texte, da wird ja wirklich Argumente ausgetauscht. Also es ist ja wirklich endlich mal nicht nur Scheiße, sondern Kommentare fast im dreistelligen Bereich. Ja. Also mit Antworten, Unterantworten, das kriegst du ja gar nicht so richtig und auch wirklich, aufgelistet. Und nicht plattes Gesülz, sondern wirklich, wo Argumente ausgetauscht werden. Also ich fand das absolut spannend. Auch der uns kritisiert hat mit den Berichten, ich weiß jetzt gar nicht, wie er hieß, auf Facebook. Ja, so, was heißt uns nicht, der so allgemein die Thread aufgemacht hat? Genau. Aber auch also, da kamen dann Gegenargumente und er kam dann am Ende und sagte, ja, aber es ist irgendwann falsch abgebogen. Und schon kommt man ja doch auf eine gewisse Einigkeit, weil ich gebe ihm nicht damit recht, dass man das gar nicht so, also er hat am Anfang so ein bisschen geschrieben, als wenn das überhaupt nicht kritisiert werden dürfte, da gebe ich ihm nicht recht. Ich gebe ihm aber schon recht mit dem Teil, wo er sagt, aber ab einer bestimmten Stelle wurde das schlecht. Und zwar da, in dem Moment, wo wieder die Finanzen des Owners auf den Tisch kamen. Und da hat er recht. Ich werfe noch nicht mal dem Typen, der diese Finanzen aufgedeckt hat, was vor, weil hätte, glaube ich, mir auch passieren können. Aber wenn ich 2 Tage drüber nachdenke, dann merke ich, nee, das geht nicht. Ja, vor allen Dingen, man muss es sich auch mal differenzieren. Du musst auch das eigene Fahrwasser mal verlassen, sonst bist du in dieser Negativstimmung gefangen und bewertest alles, was die Owner, Kommentatoren machen, immer negativ. Das hatten wir ja aber, als ich ja diesen einen Troll hatte, wo ich dann auch gesagt habe, also ich weiß nicht, du hast irgendwie einen schlechten Tag heute, ich klinke mich ja aus. ich schreibe genau das, du interpretierst was völlig anderes rein. Ja. Lass es doch einfach. Und das Thema erscheint mir sehr komplex, als dass ich von vornherein da eingeschnappt rangehen könnte. Und das ist auch das Thema bei unserer Geocaching-Gruppe. Das müssen andere auch lernen. In unsere Geocaching-Gruppe ist gar nicht unsere. Naja, egal. Wir sind halt mit die Gründung. So unsere wäre ja die schweigende Mehrheit. Aber das auch mal zuzulassen und das nicht negativ. Es gibt auch Meinungen, die sagen, das ist super gut. Und ich finde das auch super gut, dass wir ein Mega haben. Und diese Meinung hat genauso eine Berechtigung wie eine Meinung, das könnte da ein Problem werden. Ja. Cool fand ich, wie da umgegangen wurde mit dem Dosenfischer-Bassisten, der da erstmal bei uns in diese Gruppe kam und sagte, seid ihr alle noch ganz dicht. Und alle so, sind wir wohl nicht, oder ist doch egal, aber wenn du so anfängst, was willst du denn eigentlich hier? Ja, das hat ihn aber keiner beleidigt oder so. Ja. Sondern haben alle gesagt, was willst du eigentlich? Und so. Also der hat das sehr schnell sein lassen dann. Und dann irgendwas wollte er auch argumentieren, das wurde ihm aber auch sehr schnell gesagt, dass das wohl nicht so, also das war sehr schnell erledigt, das Thema. Genau, er wollte nicht, dass auf dem Event rumgehackt wird oder so. Und da wurde dann ziemlich sachlich auch gesagt, nein, da wird gar nicht auf rumgehackt. Aber die Punkte, die man kritisieren kann, muss man doch auch mal nennen können. Das ist doch, das weiß ich auch nicht, ich finde das auch so albern. Und es ist ja auch nicht so, dass dieses Event jetzt nur ein paar Leute beschäftigt, die da, ich sag mal, ein bisschen Kritik üben wollen, sondern man merkt es ja auch in dieser Gruppe, wie viele Leute daran mitkommentieren. Das ist ja nicht nur 3 und nicht nur 5. Das ist ja fast die ganze, die halbe Gruppe, sag ich mal, von den Leuten, die überhaupt was schreiben. Man muss dazu aber sagen, dass die auch alle in diesem Bereich stark angesiedelt sind. Ja, aber natürlich merkst du halt, dieses Thema, das polarisiert. Polarisiert, genau. So, und, dementsprechend kann man es ja nicht unter den Tisch kehren und sagen, jetzt ist mal gut, sondern man muss ganz klar sagen, es muss darüber diskutiert werden, es muss halt sachlich bleiben. Und das ist in der Gruppe eigentlich gegeben. Ich guck dir die Zugriffe an. Ich habe ja gesagt, ich habe mit diesem Hergeben von Zahlen ja kein Problem. Das heißt ja bestimmt wieder, wir wollen uns da profilieren, aber macht nichts. Wir haben vielleicht 50 bis 250 Zugriffe am Tag. Ganz verschieden, ob ein neuer Artikel rausgekommen ist, ob der interessiert oder nicht. Und dieses Abend, Mega kam, und wir hatten 1300 Zugriffe, nächsten Tag 750 und so weiter. Das ist absurd. Also, das interessiert die Leute. Und da lasse ich mir nicht verbieten, darüber zu reden. Ich habe versprochen, da nichts mehr zu schreiben, das mache ich auch. Wenn ich dazu rede, dann auch nichts mehr über die ONA, habe ich sowieso nie geredet, sondern wenn überhaupt über das Event, das kann ich aber nicht, weil ich nicht hingehe. Damit ist das Thema für mich eigentlich sowieso erledigt. Aber die Außenkommunikation, ja, sorry, die ist und bleibt katastrophal. Bis heute weiß keiner, welcher HVV-Bus dahin fährt. Du bist der Einzige, der das mal auf Facebook überhaupt mal gepostet hat. Ich muss jetzt aber sagen, der Himberger hat es gepostet. Ich habe es nur aufgenommen, bei uns in die Gruppe mit reingenommen. Okay, genau, der Himberger sagte, da kann man auch so und so. Aber der sagte das auch in so einer Selbstverständlichkeit. Ja, der ist Lokführer, der kennt sowas. Ich nicht. Ich wusste nicht, dass da der HVV noch fährt. Ich glaube, Elli ist da so eine ganz gute App. Die sagt dir, wo du bist und wie du irgendwo hinkommst. Also auf jeden Fall, wenn ihr aufs Mega im Norden wollt, da fährt ein HVV-Bus, müsst ihr euch mal informieren. Dann kommt ihr nämlich mit einer HVV-Tageskarte dahin und dann kostet das auch keine 3 oder 6 Euro. Das ist ja einfach, die haben ja auch gepostet, was dieser Bus da kostet. Ich möchte gar nicht wissen, was die KVG davon hält, dass ihre Zahlen offengelegt werden, diese 8000 Euro oder was für ein Shuttle-Service. Rechnet immer durch, wie viele diesen Shuttle-Service benutzen müssen, bis sich der rechnet. Also vielleicht wäre es auch einfach gut gewesen, wenn sie da auch dann vielleicht ein Wochenendticket angeboten hätten. Zu einem etwas günstigen Preis, wenn ich überlege, ich fahre vielleicht an beiden Tagen ein paar Mal noch nach Stade, weil ich irgendwelche Attraktionen mitgebucht habe, dass man da gesagt hat, pass mal auf, ihr könnt auch eine Wochenendkarte für 10 Euro, keine Ahnung, weiß ich nicht, haben. Ja. Wäre halt auch gut gewesen. Ne? Ja, um das Ganze auch zu entzehren, hättest du das einfach schreiben können. Letztendlich musst du es selber wissen, ob du diesen Shuttlebus nimmst. Der hat ja auch ein gewisses Komfort, weil mit dem HVV natürlich. Bist du 300 Meter entfernt, der fährt nur zu gewissen Zeiten. Und dann kannst du halt, bist du nicht drauf, kannst dich vielleicht nicht drauf verlassen, möchtest dahin, möchtest du auch wieder zurück, dann ist natürlich ein Shuttlebus. Letztendlich, kurzer Hinweis auf unsere Geocaching-Podcast Schweigende Mehrheit, da ist die Verlinkung auf den HVV-Plan und da steht auch der Bus. Ich habe ihn jetzt wirklich nicht im Kopf, weil wir auch kein Internet haben. Mir, dann packe ich zu den Shownotes dazu, ja. Aber dann machen wir das halt, ist ja egal. Ich habe da kein Problem mit. Ich verstehe das auch irgendwie manchmal nicht richtig. Also die paar, die jetzt wirklich gepöbelt haben, die meisten waren tatsächlich auf unserer Seite, war ich überrascht. Aber es gab halt ein paar wenige, die jetzt uns auch anpiepen wollten. Jungs, ich habe überhaupt nichts gegen dieses Event. Ganz im Gegenteil, ich werde das auch weiterhin unterstützen. Und ich sehe das auch vorher als Unterstützung an, dass ich einfach Fehler oder Sachen, die nicht schief gehen könnten, mal anmerke. Das sehe ich nicht als Schlechtschreiben an, ganz im Gegenteil. Und wir werden auch diesen Fahrplan jetzt verlinken, sehe ich genauso. Ich habe die Befürchtung sowieso, dass Heike wollte ja auch erst mit und hat, als sie das mit dem Shuttle-Service gehört hat, nee, dann macht sie das nicht. Sie kennt da die Ecke, sie sagt, das wird nichts, was passieren wird, weiß man nicht, ist aber ihre starke Vermutung. dass das ein völlig gesplittetes Event wird, weil die Leute schon aus Kostengründen, wenn das nämlich 3 Euro pro Fahrt kostet, fahren die morgens nach Stade, machen ihre Führung oder was auch immer mit und bleiben dann bis abends da, wenn sie noch eine zweite Attraktion haben. Weil sonst fahren die 2-, 3-, 4-mal am Tag hin und her, das sind dann 12 Euro pro Person. Und das ist teuer. Sorry, aber für 12 Euro fahre ich im HVV 2000 Kilometer an einem Tag, weil dann kriege ich mir eine Tageskarte. Und vor allem pro Person, wenn du es dann durchrechnest, wenn du nicht alleine da bist. Und die Gefahr ist natürlich auch relativ groß. Es sind 1200 Leute, die ja quasi teilnehmen dürfen, aufgrund wahrscheinlich der Behördenauflagen. Muss man aber auch nochmal sagen, es sind 1200 pro Tag. Und die haben das Event auf 3 Tage gesplittet. Oder aufgeteilt, das ist ja ein 3-Tages-Event. Theoretisch können sie also 3600 Besucher nehmen. Ja, aber du kaufst ja eine Karte für 3 Tage. Du kannst das ja nicht zählen. Wie willst du das machen? Du kannst ja nicht 3600 Karten verkaufen und hoffen, die kommen nicht am gleichen Tag. Ich zum Beispiel komme nur am Freitag, weil ich das restliche Wochenende familiäre Termine habe. Das ist auch so ein Thema. Das könnte man, hätte man machen können. Man hätte dann sagen können, Tagestickets. Ja, Tagestickets. Wirklich tagesbezogen kann dann zum Beispiel auch sagen, ein Tagesticket zum Beispiel vielleicht 2,50 Euro und ganz Wochen, keine Ahnung. Aber, das doch wieder zum Hauptthema. Nein, aber und der Punkt, den ich meine, die Gefahr, die halt da ist, ich finde es ja auch gut, dass dieses mega gemacht wird und finde es auch sehr positiv, dass es auch in kurzer Zeit hochgezogen wird. Respekt, hätte ich mir nicht zugetraut, sowas in 5 Monaten so ein Ding hochzuziehen, weil mir auch da sehen muss, es gibt ja Leute, die buchen den Urlaub danach, die planen ihre Ausflüge und wenn ich da wirklich die Absicht habe, unheimlich viel Geld mit zu generieren, dann plane ich so ein Event 1,5 Jahre vorher, dass die Leute quasi ihren Urlaub darauf planen können und dann kann ich sagen, okay, das hole ich auch unheimlich viele Leute her. Also ich glaube nicht, dass die Geld generieren wollen. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Das kriegen sie tatsächlich auch vorgeworfen, was ich überhaupt nicht glaube. Aber dann hätte ich langfristig geplant. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass die einen einzigen Cent dran verdienen. Das geht alles an diesen Verein mit Sicherheit und sie haben auch irgendwo mal geschrieben, wo der, wenn Überschuss da ist, wo das hingeht. Das hatte ich auch schon mal gelesen. Das geht auch in den Verein. Das ja, ist ja auch nicht auf jeden Fall, da verdienen. Ja, aber weil der Vorwurf da, wie gesagt, eigentlich sollte es kein Hauptthema werden. Wir machen es trotzdem dazu. Es geht ja heute auch nicht um das Bashen oder was, sondern ganz im Gegenteil. Sie werden es wieder nicht begreifen, aber es geht eigentlich so ja pro Event und auch pro Owner, weil finanziell machen die da gar nichts an Gewinn dran, nie im Leben nicht. Ich hätte es so gemacht in dem Shop, dass ich, bleib mal ruhig bei diesen 5 Euro sein, das ist ja jetzt gesetzt, dass ich aber die Auswahl noch angegeben möchte, ich am Freitag kommen, nur am Sonntag, und dann hättest du noch mehr Leute, oder du hättest es besser planen können. Ja, jetzt sind die Tickets irgendwann weg nach 1200, und dann hast du vielleicht am Freitag. Naja, jetzt werden ja die ersten wieder rausgeschmissen, Entschuldigung, musste ich jetzt mal ab. Hast du am Freitag 300 Leute da, und, am Samstag hast du es dann voll. Ja, schwierig. Wir machen es, ähnlich. Ich glaube, wir fahren am Samstag hin, ich fahre alleine hin, meine Frau geht shoppen, wir gucken mir das an, und. Ja, ich fahre ja nicht hin. Also die Gefahr, die ich halt sehe, durch diese 1200 Leute übers ganze Wochenende, und dieser Eindruck ist jetzt ja quasi da, weil das Shopping oder dieses Ticketsystem ja nicht sagt, wann welcher Teilnehmer auftaucht auf dem Event, ist natürlich die Gefahr, dass zum Beispiel viele auch sagen, ich gehe sonntags hin, samstags hast du vielleicht nur 500 Leute auf dem Event, wovon aber vielleicht 300 in Stade ist. Ja. Und ich weiß nicht, bei 200 Leuten auf dem grauen Ort dann als Mega-Event, hoffentlich kommt nicht diese Stimmung auf, dass sie sagen, ja gut, jetzt ist aber irgendwie mega nicht so. Also dann vielleicht ein normales Event. Hast du mehr Shops als Leute da? Also die Steuerung der Teilnehmer, wann wer da ist, ist jetzt natürlich nicht so richtig gegeben. Ne? Na, die Stimmung wird nicht aufkommen. Also im Endeffekt wird es immer ein gutes Event sein, was natürlich gelitten hat, aber das ist auch sehr... Gelockt wird sowieso immer beste Event von Welt. Das ist bei jedem Event so. Also das ist egal, wie es war. Was natürlich gelitten hat, ist der Name der Oder. Das ist definitiv so. Es war ja so ein bisschen der, als... Der kann ja nicht mehr leiden. Naja, aber ich hatte so immer das Gefühl, es ist so ein bisschen ganz schon dargestellt, wir sind es, der und der, wir haben schon mal so und so gemacht. Ja. Und das ist auch sehr persönlich, dass man sich damit profilieren wollte, was ja beim Event nie klappt. Kennst du irgendein Event ohne der Mega oder Giga? Kenne ich auch nicht. Naja, es sind aber auch die Ersten, die es geschafft haben, mit Mega-Namen ihren eigenen Kicher-Namen mit einzubauen. Wenn das so ist, dann ist es so. Aber das ist halt, im Endeffekt ist es jetzt Negativwerbung. Ja? Also, wobei das auch so ein Punkt ist, der mir auch mal so negativ dargestellt wird. Weil wenn du jetzt sagst, das ist Profilierung, dann trifft es das. Und das meinen wir ja auch gar nicht negativ. Sondern man möchte sich einen Namen machen. Ich finde das mal ganz schlimm, wenn das so negativ dargestellt wird. Was ich jetzt einfach sagen will, ist, es kommt mal ganz oft in dieser Diskussion vor, hört mal, die reißen sich den Arsch für die Community auf. Nein. Das tun die nicht. Und das glaube ich keinem einzigen Owner, dass er das tut. Sondern der reißt sich den Arsch dafür auf, dass es denen allen gut geht. Das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass er nachher als der Star da steht. Was doch auch völlig legitim ist. Aber hört doch auch mir immer zu erzählen, dass das alles Mutter Theresen sind, die für uns die Caches legen und die Events, das war so alles gesülzt. Jeder hat doch irgendwie möchte er was darstellen. Das ist doch ganz normal. Und das hat noch nie geklappt und das wird auch nie klappen. Nee. Dafür ist die Community, oder Community, dafür ist die Geocacher, ja, sagen wir Community-Szene, viel zu sehr verbreitet. Ist hier oben, mag man vielleicht noch drüber diskutieren, unten in Bayern verstehen die diese ganze Aufregung nicht, ja, weil die sowieso nicht dahin fahren. Und 99% aller Geocacher, ich kann es nur wiederholen, kennen euch nicht. Ja, ihr seid immer in einer Filterbubble. Und selbst wenn ihr denkt, alle müssten uns jetzt kennen, den D-Buddy, den Tracer, den Paulettentapir, weil wir das in unserer Bubble wiedergespielt kriegen. Du kannst irgendwo hingehen, du wirst definitiv welche treffen, die sagen, wer seid ihr? Deswegen fahre ich gerne immer wieder mal, zu Heikes Studium konnte ich es noch besser, jetzt seltener geworden, aber deswegen fahre ich immer gerne wieder durch ganz Deutschland auf Events, ganz ehrlich, auch zur Selbsterdung, weil du merkst, du sitzt da und keine Sau kennt dich. Und da wird dir echt wieder so bewusst, ja, wir machen Podcasts, ja, wir haben pro Folge nach einem Monat im Schnitt, weiß ich nicht, 2000 Hörer, keine Ahnung, kann jeder bei Podsig nachgucken. Ja, aber trotzdem kennt mich kaum einer. Das ist echt, das muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich das bei manchen Events so wiedergespiegelt kriege, weil ich würde sonst, glaube ich, auch dazu neigen, so ein bisschen abzuheben. Könnte mir auch passieren, bin ich ganz ehrlich. Also keine Frage. Und ich kann einfach nur innerhalb von Hamburgs dafür plädieren, dass man das an künftige Sachen einfach mal vorurteilsfrei herangeht. Ja. Auch wenn man meint, es ist ein, derjenige ist ein Arsch, muss ich das ja nicht versuchen, dahingehend zu kommunizieren und dahingehend zu verbreiten, sondern ich kann ja die Sache an sich bewerten. Und wenn die dann nicht funktioniert, dann kann ich immer noch sagen, es funktioniert nicht. Aber ich muss ja nicht von vornherein irgendwelche unsinnigen Gedankengänge aufmachen. Ja, vor allen Dingen, gerade auf so einem großen Event, wenn jetzt irgendwelche Leute mit den Ownern Probleme haben, die sehe ich doch da sowieso nicht. Ja, doch, das habe ich nämlich auch gefragt. Es sind da, wenn man jetzt davon ausgehen, sind vielleicht 800, 900 Leute auf dem Eventgelände, ein paar sind noch unterwegs und cachen irgendwo. Die Owner an sich haben sowieso genug zu tun. Ja, die und, wollen ja jedem einzelnen per Hand begrüßen. Das das können sie auch tun. Ich grüße auch meinen größten Ehrenfreund und sage guten Tag. Und dann gehe ich aber weg. So, und das ist gut. Ja. Und dass es da Berührungspunkte gibt, sehe ich halt überhaupt nicht. Also deswegen verstehe ich auch nicht, wie diese Reaktion sein kann, dass man irgendwie Leute dann sag mal ganz klar vor die Tür setzt und sagt, du kommst hier nicht her. Ja. Ihr hättet euch sowieso nicht gesehen. Und ganz ehrlich, selbst wenn, man dann schubst euch mal, wie es früher im Kindergarten war, immer kurz von der Schulter, so, ey, komm, du bist doch eh doof. Ja, und ist gut. Geht euch aus dem Weg. Wir waren ja auch schon auf einem Event, wo uns irgendwas angedroht wurde. Wir sind uns letztendlich muss man aber sagen, wir wurden nicht ausgeladen. Nee, wir sollten prügeln. Naja, so genau hat er es nicht geschrieben, aber er meinte. Aber dann ist man sich halt da aus dem Weg gegeben. Es funktioniert ja. Man ist ja nicht so aufeinander. Man ist ich brauche nicht aus dem Weg, ich habe mich da einfach hingesetzt. Die Community ist doch eh hat eine Gruppendynamik. Die setzen immer überall Gruppen auf den Events rum. Weil die Leute, so wie hier auch aus Schneeverlegen, fahren ja auch viele hin, die sitzen da sowieso wieder alle an einem Tisch. Neben den Leuten aus Hannover vielleicht. Aber glaubt man nicht, dass da viele miteinander reden. Ne? Also von daher ist diese Diskussion eigentlich total überflüssig in meinen Augen. Also ich finde es immer schade, aber ich weiß auch nicht, wie man es besser machen könnte, dass man nicht irgendwann wieder die Luft so ein bisschen rausnehmen könnte. Wie gesagt, nachdem die bei uns kommentiert haben, habe ich ja nicht umsonst gesagt, ich schreibe da nichts mehr zu und komm nicht. Und dann seid ihr zufrieden. Ich hätte nicht mal gedacht, dass sie ja sagen, weil ich fand das schon peinlich genug, dass sie das zustimmen. Ja? Aber ist egal. Wie gesagt, ich wäre da gerne hingegangen. Passt jetzt nicht, lass ich's. Aber ich habe gedacht, da ist dann, deswegen habe ich es auch gemacht. Da hab ich gedacht, jetzt, dann ist gut. Dann nimmt das Ganze jetzt mal ein bisschen Dampf aus dem Deckel. Weißt du, wir schreiben nichts mehr und schon ist mal ein bisschen Ruhe. Hm. Und dann sind die tatsächlich so wohl und fangen dann an rumzupaulen auch noch bei den Abrockern. Da hätten sie doch vorher das hätte ich ihnen doch vorher aufmalen können, was dann abgeht. Nicht nur, dass die Abrocker sich wehren, was ja auch verständlich ist, wenn sie angepumpt werden oder rausgeschmissen werden, so muss man es immer sagen, sondern dann ist doch klar, dass dieses bisschen Community, das noch auf ihrer Seite war, auch noch dreht. Was ich eigentlich schade finde, weil, wie gesagt, das hätten sich alles ersparen können, das ist doch alles Gelaber. Macht euer Event, das wird gut werden, da bin ich mir sicher. Und selbst wenn es zerrissen ist, das kann auch passieren. Ja, aber trotzdem muss es nicht schlecht sein. Art von Event. Also ich finde es trotzdem wichtig, so einen Kritikpunkt immer aufzählen zu können. Und das ist das Einzige, was mich interessiert hat. Man muss auch ganz klar sagen, die haben sich ja auch, ganz ehrlich, auch von den Programmkunden echt Mühe gegeben. Da ist unheimlich viel drin, für jeden ist was dabei. Und ich finde persönlich zum Beispiel auch den Helikopterrundflug total günstig. Also 40 Euro für den Rundflug, da kannst du nicht meckern. Ja. Es gibt ein paar Punkte, die sind halt ein bisschen teurer. Aber mein Gott, nochmal, trotzdem bin ich auch der Meinung, ich gehe auch hin. Bestimmt auch ein tolles Event. Ja. Ich kenne die Location vor Ort dann nicht. Ich bin da mal gespannt, wie es aussieht. Das wird bestimmt eine gute Sache. Und für Norden allgemein ist es sowieso mal gut, dass so mega kommt. Ob es jetzt so kurzfristig oder langfristig geplant wurde. Ich denke, die Community sollte jetzt einfach mal so einfach sagen, okay, die haben jetzt Fehler gemacht, jetzt ist auch mal Ruhe. Ja, genau. Und dann machen wir jetzt mal einen Cut und sagen, so, und jetzt gucken wir mal, dass alles positiv läuft. Ja. Und das bin ich fest von überzeugt. Ja, was mich hier einfach überrascht, ist die völlige Stille. Am Anfang hast du durch die beiden Medienpartner, Blog, Podcast, der immer über alles, erstmal wurden die vorgestellt, dann sie haben ja schon mega Erfahrungen darüber. Ja. Jetzt hörst du gar nichts mehr, ja. Also mich würde es ja auch interessieren, wie haben sie das, wie haben sie das gelöst? Der Schmelli hat eigentlich mehr oder weniger in einem Artikel auch geschrieben, so jetzt bin ich durch raus. Und jetzt ist er raus. Nicht, dass sie ihn rausgeschmissen hätten, sondern eher so. Er war Lückenfüller, so steht's irgendwie, ich habe es nochmal gelesen. Ach so, das hatte ich nicht gesehen. Ja. Jetzt, wo die Website quasi online ist, gehen die News wohl über die Website, direkt quasi, und er war quasi jetzt von November bis zum Erstellen der Website quasi ein bisschen Lückenfüller und ist dann jetzt quasi mehr oder weniger raus als Medienpartner. Ja, okay, dann wird die Website mit News irgendwie, also ich erhalte relativ wenig Announcements. Ja. Das ist auch das Problem. Wie gesagt, sei es der HVV-Bus, sei es eine Erklärung dazu, wie funktioniert der Bus, die Kommunikation ist und bleibt dort das Hauptproblem. Das ist auch immer das Einzige, was ich tatsächlich durch alle, die reden immer, ich hätte an diesem umsonst rumgenölt. Habe ich auch. Würde ich auch heute noch sagen, dass das scheiße war. Unglücklich. Aber das ist gelaufen, das ist vorbei und ich finde 5 Euro nicht teuer. Ich hätte von persönlich, hätten noch nicht mal gestört, hätte das von Anfang an 5 Euro gekostet. Ganz im Gegenteil, finde ich meistens sogar besser. Aber was mich schon am Anfang gestört hat, diese Außenwirkung, das wirkt ja, als wenn man sich das kaputt machen will. Warum puckt man denn rum von 3000 rein? Aber ich habe auch da geschrieben, hört auf, nehmt ihn das nicht gleich übel. Die haben nie geschrieben, dass 3000 rein alleine kommen dürfen. Das haben sie nicht. Sondern sie haben geschrieben, dass es dort schon Veranstaltungen mit 3300 Leuten gab. Klar, jeder denkt jetzt, das bedeutet, das ist auch für 3300. Aber sie haben das wirklich nicht behauptet. Das kann ihnen noch nicht mal einer vorwerfen. Das habe ich deswegen gesagt. Ich komme langsam verarscht vor. Ich habe die sogar noch verteidigt. Und jetzt stecken sie mit dem Messer in den Rücken, weil ich einmal gesagt habe, ich fand das nicht so gut mit dem Geld. Also die 3300 Leute kannst du ihnen wirklich nicht vorwerfen, wenn du es wörtlich nimmst, was sie geschrieben haben. Da stand nie, dass das für 3300 Leute ist. Das Einzige, was sie wirklich gebrochen haben, war das mit dem Geld. Aber alles andere haben sie, da war nichts, was sie falsch ausgedrückt hätten, sondern sie haben es einfach nicht rübergebracht. Dann kommen diese Medienpartner und anstatt zu schreiben, wir haben eigentlich sowieso nie von 3300 gesprochen, sondern wir hatten das nur gehofft, aber jetzt wissen wir, wie viel, sind nämlich nur 1200. Dann wäre schon ganz anders rübergekommen. Ja, ich finde, man sollte grundsätzlich erstmal überlegen, erstmal alles klar machen und dann kommunizieren. Wäre es von Anfang an nicht jetzt grundsätzlich nicht als Mega Hamburg gelabelt gewesen, wo ja jeder gedacht hat, okay, dann da und dann, ja, aber bei uns ist das kostenlos, das war ja auch ein großes Aufhängeschild. Ja. Hätte man es nicht gemacht, hätte man einfach gesagt, okay, wir warten mal oder sagen gleich, es gibt ein Mega im Norden, es ist nicht als Konkurrenz, sondern wir sind dabei, das zu organisieren, da und da. Und wir melden uns. Dann wäre es dazu nicht gekommen. Aber dadurch ist die Erwartungshaltung so hoch geweckt worden, dass jetzt eigentlich, es wird immer wieder abgebaut, immer mehr ab. Und das passte nicht, und das passte nicht, und das passte nicht. Aber, und das kann aber, ich Leute jetzt auch verstehen, dass sie enttäuscht sind. Aber ganz ehrlich, das ist für mich immer noch, deswegen habe ich auch auf dem anderen Mega, da habe ich ja wirklich rumgeprügelt, auf diesem Mega Hamburg, und das will ich auf einer weiter nicht hin und nicht mehr, ist ja eh weg. Aber das ist für mich so ein richtiger Mega-Gau gewesen. Und das ist das Schlimmste, was ein Kescher den überhaupt antun konnte, den Event-Ownern. Dieses Mega Hamburg, dieser Haufen Scheiße. Weil genau darunter hat Stade gelitten. Hätten die nichts verkündet, wäre sofort wieder losgegangen, ob das mal stattfindet, das haben wir ja in Hamburg gesehen, und die mussten das verkünden. Das ist wirklich, die leiden. Ist immer die Frage, ob man was verkünden musste oder wie man es verkündet. Wir hätten einfach nur sagen sollen, wir haben eine Location ausgesucht, da und da steigt. Ja, hat Hamburg auch alles erzählt. Da steigt ein Mega und fertig. Aber sie mussten ja, sie haben das ja so ähnlich wie das mit den Hunden ist, ja. Also hier sind Hunde willkommen. Was man ja jetzt sagen kann, muss das da stehen oder muss, ist das, oder hier ist ein Mega, was stattfindet. Wumm, Punkt, ja. Aber das sagst du so einfach, du bist jetzt auch Lebenserfahrung noch dazu, ich weiß nicht, wie das mit den beiden ist. Wenn ich die Reaktionen auf die Kritik sehe, dann sind das eben nicht die, die so gelassen sind. So, die sitzen da und es kommen 100.000 aus der Community. Da in Hamburg hat auch nicht geklappt, wie ist denn das bei euch und so. Und dann haben sie gedacht, egal, wir müssen jetzt was rausgeben. Und dann haben sie vielleicht von dem Verein gehört, ja, 3.300 Leute, hier kein Problem. Ich will die gar nicht verteidigen. Ich finde die wirklich, ich finde die beiden nicht mal scheiße. Die sind für mich einfach belanglos, ehrlich. Und an den Kommentaren habe ich erkannt, dass die intellektuell so weit unten fliegen, dass ich auch mich nicht mal über die aufregen kann. Ganz ehrlich nicht. Also ich nehme denen das wieder übel noch sonst irgendwas. Die sind mir echt egal. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie viel abkriegen, was sie vielleicht gar nicht verdient haben. Diese 3300 Leute haben die sich ja nicht ausgedacht. Das hat ihnen ja irgendeiner erzählt. Das hängt ja leider an der Historie dran. Deswegen sage ich ja, wir bewerten es neu. Ja. Es gab mal, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, da oben, wo die waren, eine Diskussion über einen Wald. Oh Gott, lass kurz ausführen. Und da war ja das Verhalten similar zu diesem Ja, habe ich gesehen. Und dann ging es hin und her und da haben sich die Fronten verhärtet. Und wenn das jetzt wieder so ist, verhärten sich natürlich dieselben, sagen, ja, guck mal hier, nach in 3-4 Jahren immer noch nicht gelernt, ist genau so und ist genau, wie ich das vorgestellt habe. Und wir sagen halt, okay, lass sie doch mal machen. Aber ganz ehrlich, ich musste mich auch revidieren, nachdem ich die Kommentare gelesen habe und nachdem ich diese Ausladung gesehen habe, muss ich mich leider revidieren. Das, was man vorher versucht hat, aus dem Gedächtnis zu streichen, ist dann wieder frisch aufgetüncht worden. Ja. Genau das ist es. Sie haben wieder das bewahrt, was sie vorgetan haben. Ja, ist so in dem Fall. Wobei, ich habe gerade geguckt, wir haben mit 55 Minuten Thema Stade, ist wohl doch nicht nur ein Nebenthema. Es war ja viel über Kommunikation. Also TJ ist aber trotzdem eigentlich nur ein Nebenthema, sehe ich auch so. Ich hatte mit TJ gesprochen, ob wir das Hauptthema. Ich sehe es trotzdem als Nebenthema. Primär ging es um Diskussions... Stade ist jetzt das Beispiel, es ist einfach, man kann es ja nicht wegdiskutieren. Und es ist einfach das Beispiel dafür, wie geht man damit um. Und ich finde, wir haben es auch in den 55 Minuten ganz hingekriegt, jetzt nicht auf dem Event rumzuhacken, weil dem gönnen wir alles Gute, aber wirklich, glaube ich, auch mal rauszuarbeiten, was man, das einfach wichtig ist, wenn man ein Event macht. Also mehr Außenwirkung kann man gar nicht machen. Man lädt 1200, in dem Fall jetzt 1200 Leute ein, dann muss ich auch mit der Außenwirkung leben, dann muss ich auch mit Kritik umgehen können, dann muss ich auch mit, nenn mich doch Arschloch, dann muss ich auch mit Arschlöchern umgehen können, die mich richtig beleidigen. Ja, das ist dann halt so. Und wenn ich das nicht kann, ja, dann lasse ich das. Oder ich ignoriere es einfach. Wenn mir einer in meinem Cache zum Beispiel sagt, ich pass mal, was für die Scheiße, das kann er gerne schreiben. Und es gab auch schon mal jemanden, der hat geschrieben, pass mal auf, das, was du da geschrieben hast, ein Listing, passt überhaupt nicht zu einem TB-Hotel. Und ich dachte, hat er eigentlich recht. Reisende immer einen da lassen im TB-Hotel ist totale Blödsinn. Oh ja, da hättest du mir auch einen guten Text. Aber da hat mich, ich glaube, das war sogar Elli Pirelli, die hat mich darauf hingewiesen, pass mal auf, das ist aber irgendwie eigentlich nicht Sinn des ganzen Themas. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe relativ schnell gedacht, nee, sie hat recht. Das ist Kritik. Ja. Da muss man drüber nachdenken. Da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Natürlich ist das Blödsinn. Die TBs sollen reißen. Warum soll da einer drin bleiben? Da kann ich einen von meinen reinnageln und sagen, hier, der bleibt immer drin, weil den kriegst du nicht raus. Der ist festgeschraubt. So, und da kann ich dann halt mit Kritik auf oder ich kann es halt nicht. Mhm. Das bringt mich natürlich dazu. Was ist eigentlich hier aus diesem Schneeberlinger Mega geworden 2017? Na, das haben wir doch heute besprochen, dass wir da Team reinsehen. 12.000 Leute passen drauf. Eventfläche ist genau 22 waren das beim Dalai. 22.000. Also es ist Zeit, einen neuen Rekord aufzustellen. Das ist Terra. Ich glaube, ich werde die Außenkommunikation übernehmen. Ja, das ist gut. Als gelernter Diplomat kriege ich das auch noch keinen Griff. Aber wenn wir denn schon, wir müssen auch mal die anderen Themen hier. Ja, schön, dass du sie da liegen hast. Ja, wie soll ich das sonst hier so? Ja, nee, kannst du auch was sehen? Ja, alles gut. Warte, so könnt ihr alle was sehen. Weil das, guck mal, das ist eine gute Überleitung, ne? Es kam auch. Das ist so profan gegen diese. Ich finde dieses Event-Thema, und das ist jetzt gar nicht auf Stade bezogen, sondern überhaupt die Kommunikationsthema Events, wirklich eigentlich ganz wichtiges fürs Geocachen. Also jetzt wird so profan dagegen. Es kam dieser hohle Spam über einen Messenger. Ich habe den übrigens nicht bekommen. Ja, nicht jeder. Nicht jeder ist da. Ich habe auch nichts bekommen. Das hat mir irgendwie weitergeleitet, weil er meinte, ob wir das für einen Podcast verwursten wollen. Und als das kaum bei mir war, da kam das aus 45 Ecken und 80 Podcasts hatten es schon gemeldet. Deswegen brauchen wir es auch nur kurz ansprechen, weil das wurde schon durchdiskutiert. Was mich gefragt habe, auch da wieder Thema Internetkommunikation. Also so ein... Wo ich gedacht habe, seid ihr alle noch ganz dicht? Diese Mail war derart dämlich, wenn du da draufklickst. Da stand ja mehr oder weniger, wie war das? Klick auf diesen Link und du kommst auf eine Seite, wo du die ganzen Mystery-Lösungen oder so kriegst. Also, sorry, wer da draufklickt, hat es auch verdient. Was mich da wieder genervt hat, das ist genau wie in der normalen Medien, Gesellschaft. Jeder muss sofort über das Thema berichten. Blog-Eintrag. Dann hast du, Twitter ist Nachrichtenlied, also da sage ich jetzt nicht, da wird es natürlich durchgeschoben, aber Blogs, Podcasts, jeder sofort. Ja. Absolut. Und als Erster vor allen Dingen. Das ist mal ganz wichtig. Als Erster. Also ich sehe unseren Blog immer noch als so eine Art, ich benutze ihn für mich als Tagebuch, du schreibst ja eh weniger. Das bin ja der sich da komplett auskotzt. Und dann sollen die Leute sich dran freuen und sie sollen es lassen. Was ich immer nicht verstehe, ist immer dieses Rumgenöle, wenn, warum lesen sie das denn? Und ich habe auch nicht den Drang jetzt über diesen Spam. Ich hätte das im Podcast besprochen, so wie wir es jetzt machen kurz. Aber ich hätte da nie einen Artikel drüber geschrieben, fand das irgendwie. Vor allem kommen dann so Artikel wie, es gab Spam über den Messenger. Ja, den Artikel könnt ihr sparen, das kriege ich von alleine. Also, wenn da nicht ein bisschen was Erläuterndes beisteht, dann ist das für mich auch kein Artikel. Also das sind so Blogs, die werfe ich dann auch irgendwann raus, weil die eigentlich nur Überschriften liefern. Da kommt ja nichts. Es gibt ja noch diese anderen Blogs hier. Geocaching-handbuch.de, hast du das auch gesehen? Mhm. Die ernsthaften Kettenbriefe auf der ersten Seite vertickern. Also wo wirklich drinsteht, wenn ihr Geld machen wollt, hier, das funktioniert wirklich. Also ich weiß nicht, was mit denen passiert ist. Also ich weiß nicht, mir klang es so wie fremd übernommen. Dass also, du da ja, also entweder sind die fremd übernommen oder die hat einer das Gehirn durchgeblasen. Also sorry, was reiner Beschiss, was auf der Seite zu sehen ist. Es ist aber warum auch nicht? Gib mal, wenn du Geocaching eingibst, im Netz, dann landest du auch bei Angeboten, die dir, was weiß ich, Klappspaten verkaufen für x Geld, die sich darauf setzen. Warum soll es nicht so mit einer Website, mit einem Kettenbrief funktionieren? Ihr sucht mal unter eBay nach, wie heißt das denn? Geocaching-Weste-Military. Da gibt's ernsthaft, der nennt sich Geocaching-Shop, glaube ich, oder sowas. Also auf jeden Fall ist ein Geocaching-Shop. Und da kriegst du ernsthaft so eine komische Militärwesten. Ich habe die früher als Angelwesten benutzt. Ja, genau. Ich habe wirklich geguckt. Es gibt die leider nicht in Rosa, sonst hätte ich eine bestellt. Es ist halt... Und für teures Geld. Ich glaube 45 Euro oder so ein Scheiß. Ja, aber wenn es Idioten gibt, die das kaufen... Ich habe den auch noch nie vor. Also ich schlag an Kopf, dass sowas verkauft wird. Aber ich habe auch noch nie den Vorwurf gemacht. Das ist auch immer, wenn mir alle unterstellen, ich würde den Berufsgeocacher hassen. Nee, ich finde den zwar armselig, aber wird der seinen komischen Film verkauft? Na mein Gott, herzlichen Glückwunsch, ist doch gut für ihn. Immer da, wo es auf dem Markt Kunden gibt, die das Angebot annehmen, zeigt mir doch, ich habe irgendwas richtig gemacht. Und wenn es nur einer von 100 ist, aber 1% der Cacher habe ich dann irgendwie erreicht. Ja. Mir scheint nur, das Hobby wird verwechselt. Wie ist es denn wirklich? Die meisten Geocachers fährst du mit dem Auto an, die liegen in einer betonierten Zone und sind Mikro hinterm Verkehrsschild. Ja, aber genug haben dabei Militärklamotten. Ne? Ja, aber darauf läuft es ja hinaus, was es nicht alles gibt. Ja, das ist erschreckend. Also so gut wie das Hobby nun mal ist, aber das ist für mich halt nicht Geocaching. Ja? Also hat für mich auch damit nichts. Nachdem das du heute anhast. Achso, das dürfen wir ja nicht sagen. Ja. Darf ich nicht zu viel verraten. Wo habe ich das letztens gesehen? Wasserfilter für Geocacher. Ja, habe ich auch gesehen. Das sah aus wie eine... Also was machst du damit? Also eine Pfeife. Generell ist es gut, wenn du im Outdoor bist oder wenn du Tracking machst über die Jahre, über viele Monate im Ausland und musst was trinken. Ja. Du hast nichts dabei, kriegst du eine Pfeife rein, sieht aus wie eine Pfeife durch so einen Strohhalm und das reinigt das Wasser. Aber als Geocacher? Also wir waren bei... Ich meine, verdurste ich hier in Deutschland? Ja, wir waren bei, wie heißt hier die große Outdoor-Laden hier? Globetrotter. Bevor wir zu Nassim Bad Stones gefahren sind, haben wir gesagt, wie ist denn das mit Wasser da oben? Und der lag fast unterm Tisch vor Lachen. Er sagte, ich kann Ihnen alles verkaufen, Filteranlagen, alles. Er sagte, was wollen Sie machen? Wollen Sie einfach was trinken? Dann gehen Sie an den See und trinken. Ja, ja. Also den fand ich so geil, den Typen, der sagte, das ist alles ein solcher Murks, solange ich nicht gerade nach Afrika fahre und mich oder Südamerika. Ja, aber also selbst da, aber auch nur da, wenn ich in die Städte gehe, sagt er, wir sind nach Afrika fahren, solange Sie nicht in die Städte gehen, was war denn ein Wasserfilter? Trinken Sie doch einfach, das ist doch Regenwasser. Und in Nassim Bad Stones, da war auch so schwarzes Krümelzeug drin. Ja, das Reinigungsmittel. Wo ich dachte, in dem Wasser. Also in dem Wasser. Ja, das war halt diese Algen, die sich auch mal gelöst haben. Ja, die trinkst du mit. Da oben kannst du sowieso trinken, aber dann schmeißt du halt wie Mikropur, hieß ich das, glaube ich, oder hast dann reingeschmissen. In Marokko und so weiter, will ich das als einsehen, aber hier in Deutschland. Aber das dann hier gleich als Geocaching-Tool für den deutschen Geocacher. Ja. Ich weiß nicht, im Harz, aber auch da wieder, wenn sie es verkauft, sich auch so. Ja, aber funktioniert das immer. Man muss auch immer, es gibt immer dieses Filme, was die Community denkt, was mein Vater denkt, was ich mache, was meine Mutter denkt, was wirklich ist. Ja. Und wirklich ist, es ist wirklich so, ich greife an das Schild und nehme das Teil ab. Ja, absolut. Ja. Sehe ich genauso. Was haben wir noch so? Guck mal, Haas Michel, das hat mich echt gefreut, weil der kommentiert ja sehr regelmäßig, seitdem wir überhaupt. Und vor allen Dingen kommentiert der seriöser, als wir es je könnten. Ja, ich lese seine Texte auch gerne, muss ich ehrlich sagen, die sind immer, nicht immer. Nee, nicht immer, beim T5-Kletter hat er ein bisschen gepiekt. Nee, aber im Allgemeinen immer gut begründet, mit Argumenten dahinter, das muss ich auch sagen. Also das lese ich auch sehr gerne. Und der hat den 1500. Kommentar hinterlassen. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt mittlerweile sind, aber das war mal so ein Marker. 1501. Nee, alleine durch die Starter-Oder ist das, glaube ich, sehr nach oben gegangen, der Zähler. Was haben wir noch? HTML gegen Markdown getauscht. Ja, das Ach, das hat mich auch. Da regen sich auch alle drüber auf. Es hat vorher keinen interessiert. Mhm. Plötzlich, ich möchte mal wissen von denen, die sich darüber aufregen, wie er vorher schon mal was von Markdown gehört hat. Das kann ich dir sagen. Vor allem die, die sich jetzt drüber aufregen, sind die, die sich vorher darüber aufgeregt haben, dass die Loks immer so fürchterlich bunt sind. Jetzt hat er froh, jetzt sind die nicht mehr bunt. Jetzt ist das Lokfenster so schlecht. Also, ja. Ich schreibe da meinen Text rein. Und die Farbe der E-Mail ist auch ganz schlimm. Habe ich gehört. Hat mir ein Freund erzählt. Du kannst es einfach nicht allen recht machen, aber das Thema, das ist für mich so belanglos wie... Ja, vor 2 Jahren haben sie die Map getauscht im Design. War es vor 2 Jahren? Ja, ja, ja, ja. Da haben sie auch gedacht, wie das aussieht. Kannst du nicht mehr benutzen und so, ja. Ja, und jetzt hat man sich dran gewöhnt. Mein Gott, Mann. Also wie gesagt, es ist nur ein Lokfenster. Also wenn jetzt dieses Listing die Farbe hätte, würde ich auch sagen, ne? Auch gewöhnungsbedürftig, also, aber... Gewöhnlich ist aber auch echt scheiße, wenn man auf so einen Zettel gucken will. Ach ja, stimmt, bei der Facebook-Plauderecke, das fand ich ja auch so geil. Ich habe schon immer so ein bisschen rumgepiesackt, wenn die Podcasts, und das ist egal welcher, weil ich immer gesagt habe, das werden wir auch nicht anfangen, in jeder verschissenen Geocaching-Gruppe ihre neue Folge da posten. Mein Gott, es gibt RSS-Feed, iTunes, es gibt alles. Also es muss nicht noch jede Gruppe geschwemmt und geflutet werden. Und in der Geocaching-Plauderecke hat da einer eine Umfrage gemacht. Die kam schon sehr eindeutig, so nach dem Motto, das geht mir sowas von auf den Sack. Ich glaube, es haben die meisten dann gekreuzt. Ja, aber das ist natürlich, als Podcast möchtest du ja höhere gewinnen. Warum auch immer. Ja, das ist die Frage. Warum auch eigentlich immer. Vielleicht um deine Amazon-Wishlist abarbeiten zu können. Oder über deine Links, die Sponsoren zufriedenzustellen, ja? Geldeinnahmen zu haben. Dann willst du das auch posten. Ja, ich habe jetzt so ein paar 400, 500 Euro Teile auf meine Amazon-Wishlist getan. Hat noch keiner bestellt. Kann auch daran liegen, dass ich sie noch nicht bekannt gegeben habe. Ich habe noch nicht meine Amazon-Wishlist. Das Thema ist einfach, ich folge ja vielen Gruppen. Und dann hast du das Thema, dann hast du plötzlich das, viermal, fünfmal das gleiche gelabert. Die neue Folge ist draußen. Ja, die Jungs haben sich wieder Mühe gegeben. Ja. Dann, manchmal klicke ich ja auch auf sowas drauf. Und dann siehst du, okay, belanglos, Ja, wir sind aber auch schlamm. Was sie mittlerweile machen, viele Podcasts, ich weiß gar nicht, ob alle, aber viele habe ich durch Zufall mal gesehen. Finde ich auch nicht schlecht, werden wir trotzdem nicht machen, mir viel zu aufwendig. Die machen da diese komischen Sprungmarken. Dann hast du im Player die Themen stehen. Das heißt, du musst dir nicht alles anhören, sondern du suchst halt das Thema, was dich interessiert, klickst da drauf und hörst nur die 4 Minuten. Das finde ich gar nicht schlecht. Werden wir trotzdem nicht machen, aber finde ich trotzdem nicht schlecht. Ich fand das auch gut. Andererseits höre ich meine Podcasts auch anders. Ja. Wenn mich ein Podcast interessiert, dann habe ich den abonniert. Wenn er mich nicht interessiert und mich nur einzelne Themen, dann erreicht er mich gar nicht. Genau. Und das ist immer sehr abhängig von der Folge, mit der ich eingestiegen bin. Und so fällt meine Liste wird praktisch einmal so durchgestaut. Aktuell habe ich gar keinen Geocaching-Podcast abonniert. Gibt's ja bei mir. Ach doch, ich habe im Moment die Enzyklia, die nennen wir ja noch. Ja, die kannst du jetzt nennen. Ja, also nochmal zu den Dingern da. Jetzt bin ich auch zu dickfällig. Entweder ihr wollt uns hören, dann hört ihr uns, oder ihr wollt es nicht hören, dann lasst es sein. Ich habe doch keinen Bock, mir 3 Stunden selber zu Hause dann anzuhören. Jetzt sind wir bei 7 Stunden, geht noch. Aber 3 Stunden zu Hause unser eigenes blödes Gequatsche anzuhören und dann auf Chaptermarken zu setzen. Und so wie wir springen, wie soll das funktionieren? Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch in anderen Podcasts teilweise so, dass ein bisschen hin und her gesprungen wird. Ja. Und dass auch mal wieder das Thema so wieder aufgegriffen wird. Und wenn ich dann jetzt eine Sprungmarke genommen habe und bin irgendwo mitten reingestiegen, verpasse ich das. Weiß ich gar nicht, was die meint mit dem, das haben wir vorhin schon gehabt, oder hatten, das ist dann, also entweder höre ich ihn ganz oder gar nicht. Und wenn ich ihn nicht hören mag, dann höre ich ihn halt geht nicht. Mir auch so. So, und so selektiere ich das. Und letztendlich ist es uns egal, ob ihr uns hört oder nicht. Ja, mal ganz ehrlich, das ist wirklich nicht böse gemeint. Das sehe ich aber auch so, muss man echt mal deutlich sagen, es ist mir scheißegal, wie viele Hörer wir haben und ob man uns hört oder nicht. Das ganze Hobby kostet mich nur Kohle. Ich nehme nicht 1 Cent ein dafür, dass wir das machen. Und wenn wir nur 10 Hörer machen, würde ich das mit der gleichen Fröhlichkeit machen, wie jetzt mit irgendwie, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel wir im Moment haben. Ich gucke schon nicht mehr nach. Der Vorteil ist, wenn es mal eine Geocaching-Laienspielgruppe geben würde, würden wir in der ersten Reihe sitzen, VIPs. Meinst du? Meine ich. Nee, ist aber wirklich so. Also ich freue mich natürlich, wenn wir viele Hörer haben. Das ist ja keine Frage, man verbreitet sich auch gerne, aber eigentlich ist mir echt scheißegal. Also ich finde das sogar ganz angenehm, wenn unsere Hörerschaft jetzt so den Stand behält. Da gibt's x Kommentare, die kann man alle noch handeln und so. Wenn, stell dir mal vor, unsere Hörer, wenn sie verdoppeln, dann musst du dich um die Kommentare kümmern, du musst dich auf den sozialen Medien auch mal dann mit den Leuten beschäftigen, weil das sind ja deine Hörer letztendlich und die bringen dir ja auch was entgegen. Also muss man ja auch ein bisschen was zurückgeben. Deswegen bin ich ganz froh, so wie das bei uns läuft. Und das würde aber nicht passieren, weil wir regelmäßig immer gegen alle schießen und dadurch sind die Seiten natürlich auch immer verschieden. Ich glaube, auch in Stade haben wir jetzt wieder 100 Hörer verloren, aber mein Gott, das merke ich nicht mal. Ich gucke eh nicht mehr und ich habe das Gefühl, dass bei Potsi ein bisschen gärt. Ich habe alles vorbereitet, dass wir innerhalb von einem Tag komplett wieder auf unsere eigene Homepage umziehen können, falls das was passieren sollte. Das Gefühl hatte ich allerdings. Ja, es läuft ein bisschen komisch. Das Thema im Podcast ist es gerade, dass es sich jetzt in diese Richtung Professionalität versucht zu entwickeln. Ja. Und es gibt ein paar professionelle Podcasts, wo ich sage, alles richtig, perfekt, aber ich würde für dieses Medium trotzdem nichts bezahlen. Nee, und dann kannst du 30.000 Mal Flatter, ja. Wie heißt das, Patreon? Flatter kannst du sowieso vergessen, das ist tot. Wer ist denn das, Patreon? Patreon? Ja, Patriot oder Patreon. Oder, ja, ich weiß, was du meinst, da kannst du so auch komisch zahlen, was ist alles. Warum soll ich für Nonsens zahlen? Ein Podcast ist so ähnlich wie mein Podcast, der... Außer unser, der ist natürlich wertvoll. Also. Ja, aber der gibt mir einfach... weiß ich nicht, 2 Stunden, 1 Stunde, 3 Stunden. Spaß. Spaß, eine Auszeit. Ich höre den im Auto, da geht die Zeit doch schnell rüber, ich fahre nicht so schnell, ich kann mich amüsieren. Manchmal denke ich, was sind das für Leute da? Ja. Selbst bei einem Weiterbildungspodcast würde ich persönlich wenig Geld investieren. Nee, würde gar nicht. Und man muss es auch immer so sehen. Da gibt es natürlich immer welche, die sagen, klar, endlich ist die Methode da, jetzt könnte ich endlich Geld sparen. Aber wie viele sagen das nicht? Und wenn du dann 3,50 Euro im Monat darüber einnimmst... Und das musst du über die Steuern noch alles machen dann. Und dann bist du auch noch gewerblich, hast Impressumspflichten und was alles für eine Scheiße. Aber lass uns nicht so viel sagen, da habe ich einen Artikel, der geht ein paar Tagen online, wo ich mal geschrieben habe, was sie uns Gutes tun können. Okay. Sie sollen dann spenden. Ich habe schon wieder gesehen, schon wieder 5 Artikel in der Vorbereitung. Ja, ich will bald in Urlaub, da muss ich ein paar... Der Output ist genug. Ich habe im Moment, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich habe so immer so Phasen, wo ich dann auch, echt, da fällt mir auch irgendwas ein. Mach ja auch sein, dass es uninteressant ist, aber das liegt mir dann auf der Seele, dann schreibe ich das raus mit dem Scheiß und dann sollen sie sich aufregen oder nicht, ist mir doch egal. Geht mir genauso. Und immer dann sage ich, schreib es morgen und dann habe ich es vergessen. Dann wird es, genau. Naja gut, ich habe auch mehr Zeit. Ich sitze wirklich morgens auf der Arbeit und fange um 6 an und der nächste kommt um 8. Ja. Na gut, ich hau's dann eher vielleicht auch über Twitter raus. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, wenn mein Chef das hört. Der ist Casher. Aber der hört uns nicht. Mhm. Was haben wir denn noch Schönes? Ich muss mit meiner Leipzig-Brille... Du wolltest auf den neuen Podcast von, wie heißt die Frau? Ich möchte neue Podcasts wirklich, genau wie ich die Cash-Frequenz genannt habe, obwohl ich da den einen nicht so von mag. Die anderen beiden, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Den einen habe ich jetzt mal auf Podwege getroffen, fand ich ganz nett. Wir haben aber auch nicht lange gesprochen. Ich möchte alle nennen. Und wenn es neue gibt und ich das mitkriege, heißt das. Und wir haben jetzt diesen Enzyklia.de. Genau. Wo steht der? Der steht hier. Das ist eine Dame. Enzyklia mit C. Also Enzyklia.de. Ist ein junges Mädel oder junge Dame. Keine Ahnung, wie alt sie ist. Das ist eine alte Frau. Keine Ahnung. Die Stimme hört sich jedenfalls jung an. Und die macht jetzt so einen Podcast. Ja, im Prinzip wie die schweigende Mehrheit früher, als ich das mit Marco gemacht habe. So Interviews. Wobei sie weniger die Cash-Themen abfragt, als der Mensch, der hinter dem Cacher steht. Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich weiß nicht, ob sich das verkaufen wird, hätte ich fast gesagt, ob sich das durchsetzt. So, weil es ist halt kein Geocaching wirklich im eigentlichen Sinne. Der Mensch dahinter, also da wird es dann eigentlich wieder so ein Podcast aus der anderen Schiene und dann waren die so 20 Minuten, ich fand, sie hat das sehr gut zwar gemacht, aber 20 Minuten ist mir persönlich für so einen Podcast über einen anderen Menschen zu kurz. Ja, du bist vor allem auch ein bisschen regional eingeschränkt. Ne? Also hast du den schon gehört? Nee. Ach so. Aber ich würde jetzt mal so denken, wenn du jetzt irgendwelche Cacher vorstellst von einer sag mal, Seite dahinter, von der menschlichen Seite, vom Privatleben oder so, finde ich total interessant. Aber das interessiert mich eigentlich auch nur für Leute, wo ich die Dosen zum Beispiel kenne. Also mich interessiert jetzt nicht irgendwie, wie die Dosenfischer privat sind oder so. Das interessiert mich nicht. Also das ist dann doch sehr stark regional eingeschränkt, aber trotzdem interessant. Wobei sie natürlich durch ganz Deutschland gehen. Ne? Sie macht das per Skype. Ja, okay. Und sie hat auch so Themen gebunden. Also dann hatte sie den ich glaube, der letzte war Token oder was, wo dann einer kommt, der sich mit Token beschäftigt, was macht sie sonst? Also es war ein ganz interessanter Mix. Also das Format ist nicht mal uninteressant. Ich finde es ganz spannend. Was anderes. Genau. Ich finde das Format auch gut, weil es das vorher nicht gab. Und es ist ja schon mal, sich eine Nische zu suchen und das zu besetzen, in Ordnung. Was du sagst, ist aber auch wichtig. Also jetzt hier, wie heißt er? Staubfinger 007 oder 08? Ja. Der ist ja Geocacher des Monats geworden. Und das wurde ja auch breitgetreten, ganz klar. Und ich habe einfach gefragt, wer ist das? Wo kommt der denn her? Und dann kam es natürlich über den Messenger das übliche, hey, willst du mobben? Na, also die normale Frage ist ja einfach, das wurde negativ dargestellt. So nach dem Motto, es wurde mir wieder reininterpretiert, was interessiert diese unwichtige Nachricht alle? Na, das war es aber gar nicht. Mich hat das interessiert, wo ist der überhaupt? Wenn der so gut bewertet wurde, stand ja drin, so und so viel Caches, wo liegen die? Ja. So, und dann gab es tatsächlich eine Mitteilung, Hessen muss das sein, mittleres, unteres Hessen. Ja. Darmstadt, irgendwo die Ecke, Ja. Da, so. Und das ist okay für mich. Und Dass sie da was Negatives machen. Warum sollte es nicht, wie hieß sie nochmal, Enzyklia, warum sollte es nicht im Podcast abfragen? Nee, richtig. Also mich kann das durchaus interessieren, es kann mich aber auch nicht interessieren. Ich persönlich habe eine Folge gehört. Ist nicht mein Ding, ist nicht bei mir an den Podcatcher reingeflogen. Aber warum nicht? Es gibt mit Sicherheit eine Leute, die das toll finden. Wollte ich gerade sagen. Und spätestens sie das toll finden, wenn sie dann selber mal interviewt werden. Ich wollte sagen, ich würde in jeden reinhören einfach mal und dann entscheidet man halt für sich. Aber ich will ihn zumindest genannt haben, weil sie ist eine Geocaching-Podcasterin. Ich mag es, wenn es viele gibt. Die nennen die mal alle Konkurrenten, die so schwach sind. Was Hörer wegnehmen, ja, dann nehmt sie doch geschenkt eher. Das ist mir doch egal. Umso breiter das Angebot, umso besser für die Hörer. Für mich doch auch. Umso mehr Hörer erschließt du dich, umso mehr Hörer sind auch mal bereit, woanders reinzuhören. Mhm. Letztendlich, selbst wenn nicht, der Hörer, alle wechseln. Der Hörer entscheidet doch, ob er das Angebot wahrnimmt oder nicht. Selbst wenn drei Leute unser Angebot toll finden, hat es eine Berechtigung. Ja. So sehen wir das. Sie wird es ja aus eigenen Zügen machen. Ne? Also wenn ich jetzt mich so reindenke, sie wird halt sagen, okay, mich interessiert das, ich mache das, ich verpodcaste das. So, ob das jetzt nach einer hört, oder würde mich persönlich gar nicht interessieren. Ich möchte diesen Menschen kennenlernen, ich finde das interessant, das Thema, dann mache ich so. Das Thema an dieser ganzen Geocaching-Podcast-Szene ist, dass es mal die Dosenfischer gab, die so der Podcast waren. Ja, klar. Und jetzt versucht jeder wieder sowas aufzubauen. Aber das Feld der Podcasts in diesem Bereich ist viel zu breit gefächert. Ja. Und es wird immer wieder neue geben, sodass man sich das nicht erarbeiten kann. Und es ist meiner Meinung nach auch nicht erstrebenswert zu sagen, ich bin der Geocaching-Podcast, sondern du sagst halt, ich bin von der, fertig, alles miteinander. Also jeder würde ich nicht unterschreiben, aber zwei, dreien habe ich das Gefühl, ja. Ja, aber immer so. Ja, ich weiß, was du meinst. Sollen sie machen, also mich stört's nicht, wir werden es nicht werden, alleine schon, weil wir nur alle 4 Wochen senden. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Also mit 4 Wochen Sendezeit kannst du das nicht. Du musst schon wöchentlich online sein, sonst wirst du das nicht. Aber wozu auch? Also ich finde das so, wir leben gut, wie wir leben. Dann, was wir gekommen ist, das muss ich jetzt, die Doppel-O-Agenten haben dann auch mal wieder gesendet. Irgendwo auf Twitter las ich, mir kommen die Tränen. Ja, ich habe die 2 Folgen gehört, mir kamen dann auch die Tränen. Ich mag die beiden wirklich, aber ich weiß nicht, was das jetzt werden soll. Also die letzte Folge, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Darmspiegelung, Urologe, neue Farbe bei Groundspeak. Und das auf 35 Minuten oder so verteilt. Kann man machen? Ob sich das durchsetzt, weiß ich nicht. Es muss sich, was ich vorhin sage, es muss sich nicht durchsetzen, wenn es Hörer dafür gibt. Ja. Also mich würde es interessieren, ob da wirklich Hörer für gibt. Also ohne jetzt Wertung, sondern wirklich, es würde mich wirklich interessieren, weil es wirklich, du merkst einfach, dass sie 5 Jahre raus sind und du hattest auch das Gefühl, sie 5 Jahre nicht gecached haben, weil man sie da ins Gespräch zu bringen, da spricht doch kein Cacher drüber. Aber ja, ich fand es aber erstaunlich, wie der Hype darum ging. Sie sind wieder am Start. Ja, die waren das ja auch. Das zeigt ja, dass es auch irgendwo eine Nische gab, die irgendwie nicht besetzt ist, die sie jetzt ranholen sollen. Ich fand es im Endeffekt uninteressant. Also wenn ich mir einen Laber-Podcast anhören will, dann höre ich, was weiß ich, die Mikrodilettanten, die machen das 1000-mal besser für mich. Aber es gibt ja auch Leute, die aus Traditionen dazu verbunden sind und why not? Auf jeden Fall sind vielleicht sie jetzt kommen sie auch wieder mit Geocache-Themen. Keine Ahnung. Also ich meine das auch überhaupt nicht negativ. Wie gesagt, das, was viele auch übersehen ist, wenn wir beide mal was kritisieren, Dann muss man das gar nicht so negativ sehen, weil es gibt genug, die einfach schon, ja, bei dir noch nicht mal so extrem, weil wir schon, sich das anhören, nur um mir das Gegenteil zu beweisen. Weil also ich so diplomatisch bin. Ja, aber dann ist es wirklich so, das Werbung ist auf jeden Fall, ob ich negativ oder positiv rede. Da wird sich jeder selbst ein Bild machen. Das Thema ist halt immer, dass zu viel unterstellt wird. Und die Unterstellung in diesem Fall wäre, oh, die beiden haben Angst, dass ein neuer Podcast da ist. Oh, der wird als Konkurrenz zu sehen und deswegen berichten sie negativ. Ich finde sogar clever, weil sie es geschafft haben, aus dieser Geocaching-Berichterstattung zusätzlich ein anderes Thema mit aufzunehmen und die Leute, die es hören, mögen das. Du kannst also dann ganz schnell in ein anderes Thema reinwechseln, was vielleicht nicht so eine Nische ist. Wobei sie wirklich, das ist gar nicht so abwegig. Die beiden sind schon auch ein Stück weit Vorbild für mich gewesen, weil ich habe die damals gerne gehört. Am Anfang, ich fand die letzten Folgen nichts mehr für mich, aber die ersten Folgen, klare Meinung, klare Aussagen, die sind auch ein Stück weit, also die Schweinemehrheit, wie wir sie heute beide machen, oder auch die Boulevardzeit, kommt auch ein Stück weit von denen beeinflusst. Absolut. Ich habe sie sogar lieber gehört als die Dosenfischer, weil konkreter waren. Aber wie gesagt, am Ende ist die letzten 10 Folgen vergessen. Aber der Anfang war, also habe ich die wirklich gerne gehört. Ja. Also hört rein. Doppel-O's sind auf jeden Fall wieder da. Und dann haben wir noch einen nächsten, also es gibt im Moment eine Podcast-Schwemme. Man merkt, dass wieder Winter ist. Warten wir mal im Frühjahr, wie viel übrig bleiben. Team 76 oder 76. Dosenhausen heißt der. Der ist noch gar nicht irgendwie, ja, TJ ist dabei, Traveling Jack. Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Die haben offensichtlich nicht vor, so sehr viel zu machen, weil es ja nur zweistellig war, Dosenhausen 01, also nach 99 Folgen scheint Schluss zu sein. Vielleicht haben sie Angst vor der 007 Folge. Ne? Das kann natürlich auch sein. Kann man mal reinhören. Ich habe den ersten gehört. Ich will da auch gar keine Wertung zu abgeben, weil mir ist eigentlich viel lieber, wenn alle selber reinhören. Hätte ich mir mit den Doppelhose auch schon gar nicht zu sagen sollen. Egal, habe ich. Macht nichts. Also da gibt's auch einen neuen. Dosenhausen, ach so, dann die Zahl. Also Dosenhausen heißt der und sucht bei dem Team 76 zusammengeschrieben. Da findet ihr das schon über Goggle. Was haben wir noch? Pott-WG. Oh, das, erzähl mal. Ich sag danach was dazu. Pott-WG. Ich habe das, also erstmal eine Kopie würde ich es nicht nennen. Ich höre die schon ewig. Kenne ich die schon. Ich war bei der Pott-Union schon lange, bevor da überhaupt ein anderer Geocacher drin war. Also das ist jetzt mir nicht so neu. Ich habe das aber jahrelang außer Augen verloren. Und habe dann über die, ich glaube, die Cache-Frequenz bin ich drauf gestoßen, dass da immer noch so ein Raucherbalkon gibt. Habe mir das dann alles mal angeguckt. Nee, ich glaube, das ist ein eigener Podcast, der Raucherbalkon. Nein, das ist tatsächlich nur ein Zimmer in dieser. Ach so. Also die Pott-Union hat sich mal gegründet, aber das ist schon lange her, die ist für Podcaster, nicht für Geocaching, sondern für Podcaster. Und da konntest du eintreten und dann kannst du dir so einen Raum einrichten lassen. Das gab schon immer. Und da gab schon immer den Raucherbalkon. Da konnten sich die Podcaster und Hörer treffen und einfach unterhalten. Das Ding heißt einfach noch Raucher. Es hätte auch Gaststube heißen können. Und da kam ich da wieder drauf und habe mir das nochmal wieder so alles angeguckt. Und so kannst du dir für jeden Podcast einen Raum einrichten lassen, in dem du aufnimmst, in dem du dich mit Hörern triffst, was immer du willst. Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich finde das so abwegig gar nicht. Habe uns mal einen Raum zumindest mal jetzt einrichten lassen. Das ging auch ratzfatz. Die sind da wirklich gut und schnell. Und jetzt haben wir einen Raum, die schweigende Mehrheit, bei der Pott-WG. Ich habe da auch nochmal einen Artikel für vorbereitet, werde ich auch noch zu schreiben. Wir werden da nicht live aufnehmen, weil die Qualität in meinen Augen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da nehmen viele Podcasts auf, deswegen möchte ich das mal ein bisschen vorsichtig formulieren, aber mein Standard erfüllt das nicht. Ich mag dieses Quitsche-Quatsche da manchmal nicht, wenn läuft für mich nicht stabil. Außerdem muss ich mein Gegenüber sehen. Ich mag dieses über Audio nur zu podcasten, geht gar nicht. Jetzt geben wir euch nochmal einen Pro-Tipp, wenn ihr über Skype podcastet, dann macht es Sinn, wenn jeder der beiden Partner, wenn wir sind jetzt zu zweit, eine Aufnahme bei sich macht und das am Ende zusammengeführt wird und nicht der eine, der das Aufnahmegerät hat und über Skype aufnimmt, das hört sich scheiße an. Oh ja, ja, das stimmt. Das ist ein guter Tipp, ja. Für mich hat sich das Thema Pott-WG nicht so erschlossen. Es ist, ich hol mal weiter aus. Es gab mal eine Zeit, da hat es so IRC-Channels, da hast du so rumgedillt als vielleicht als Clan, hast auch viel darüber gemacht. Das Thema ist aber sehr weit abgelöst worden durch diese ganzen Messenger. Heute bist du in irgendwelchen Telegram, WhatsApp-Gruppen, hast du auch einen Facebook-Messenger, kannst du auch alles so machen, kannst dich über Twitter zu einer Gruppe verabreden, wo du die Leute direkter kriegst. Und persönlich glaube ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die anderen machen, ich sitze zu Hause mit meinem Tablet. Meine Frau sitzt auch mit dem Tablet und dann surfen wir und dann machen wir. Und so ein Tablet lockt sich natürlich aus so einer Pott-WG, sobald du da rausgehst, automatisch aus. Und ich weiß nicht, wie zukunftsgerichtet das ist. Ich finde es gut, dass wir es haben. Es gibt ja für alles irgendjemand eine Nische, aber ich habe mir das mal über eine gewisse Zeit angeguckt. Die Räume sind alle vorhanden. In den Räumen ist auch mal irgendwann einer drin, aber dass sie so richtig frequentiert sind. Ich glaube aber, die Räume nutzen die auch nicht so, wie wir das jetzt nutzen. Und der Raucherbalkon ist schon durchgehend besucht. Nicht viele, aber das ist regelmäßig. Und doch, da sind immer welche. Also ich habe das selber... Aber du schreibst dann oder sprichst du auf dem Raucherbalkon? Nee, du sprichst. Ich habe das auch ausprobiert. Ich habe mich an den Raucherbalkon angemeldet. Und gerade an dem Abend, das fand ich echt gut, war die Enzyklia da. Da hatte ich gerade die zweite Folge oder die erste Folge gehört. Und dann konnte ich sie einfach mal ansprechen und sagen, sag mal, wie hast du das geplant? Weil es interessierte mich wirklich und was sie da vorhat und so. Und konnten wir uns, eine Viertelstunde unterhalten. Drüber fand ich top. Also du in dem Raum mit ihr? Ja, 5, 6, 7 Leute waren da. Was haben die auch erzählt? Haben die dir was erzählt? Ja, jeder kann da losquatschen. Also im Prinzip ist es wirklich wie in der Kneipe. Ein Chat quasi, ne? Ja, genau. Chat, ein Audio-Chat, ja. Und du kannst dann einfach losgehen und das geht gut. Und wie fängt sowas an? Ist nicht die Hemmschwelle da extrem hoch, wenn du jetzt zum ersten Mal da drin bist? Das glaube ich schon, wenn du das erste Mal reingehst. Aber du sagst Hallo, dann begrüßen dich alle und du merkst auch sehr schnell, das ist nicht so ein, sondern du wirst da herzlich begrüßt. Also dann irgendeiner hat ein Thema oder zwei unterhalten sich, dann fällt dir dazu was ein, dann sagst du auch mal was. Das geht eigentlich. vielleicht bin ich da auch ein bisschen konditioniert, weil über Teamspeak hieß es bei mir nur klare Ansagen, ansonsten Funkstille. Ja, genau. Und so kenne ich das auch. Und dann hast du Kontakt an A, Smoke, Granate, Feld. Ja, das sind so die Themen. Die, also da ist es wirklich, da geht es wirklich zu wie in der Kneipe. Und ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Kaum hatte ich unseren Raum angemeldet, gab es in der Cache-Frequenz einen Geocaching-Stammtischraum. Will ja jetzt nichts unterstellen, aber ich musste schon grinsen. Ich will da auch gar keine Konkurrenz aufbauen. Wenn der gut frequentiert ist, ja, dann geht dahin. Aber wenn ihr jetzt, was weiß ich, ihr wollt lieber die Themen, die bei uns im Podcast waren, besprechen, oder die Hörer wollen einfach mal einen Raum, wo sie sich treffen und um sich über uns unterhalten. Oder vielleicht auch mal einen von uns treffen. Ich werde da auch nicht so oft drin sein. Du ja wahrscheinlich gar nicht, weil du das, die Hardware dafür ja nicht so liegen hast. Aber dann nutzt den. Also wenn ihr ihn nicht nutzt, ja, dann nutzt ihr ihn nicht. Ist doch egal, kostet nichts. Also ich, wir haben den Raum, wir stellen ihn zur Verfügung. Ich schreibe das auch nochmal so einen Artikel, wo man da hinklickt, dass man da hinkommt. Und wenn, vielleicht treffen sich die Hörer und lässt dann über uns. Sollen sie machen. Ja, vielleicht, wenn ihr mich dann trefft. Das wäre ja. Ich werde mir nämlich heimlich so einen DSM-Stammtisch da ankündigen. Immer jeden Mittwoch, 20 Uhr. Genau. Lässt dann über euch beide und ihr seid nicht da. Ja. Ne? Das ist natürlich die Grundlage. Ich glaube, die Cache-Frequenz macht, glaube ich, sowas genau in dem Stammtisch. Ich weiß nicht, was sie da an dem Stammtisch machen. Ich hatte das nur gesehen, dass sie so einen Raum eingerichtet haben. Warum denn nicht? Wenn die Leute das interessiert und wenn es nicht interessiert. Also ich werde jetzt nicht weinen, wenn in irgendeinem anderen Raum von irgendeinem anderen Podcast 5 Hörer sind, bei uns nur 4. Ja, dann ist das halt so. Dann schicke ich meine 4 eher noch hin und sage, pass mal auf, mach doch da auch noch mit, dann haben wir alle in einem zusammen. Ja, wahrscheinlich wirst du in diesen Räumen wahrscheinlich auch nur Leben reinkriegen, wenn du wirklich irgendwie mal sagst, irgendwo auf irgendeinem Kanal, bei euch auf der Facebook-Seite, pass mal auf, ich gehe heute Abend mal rein, kommt einer mit. Ja. Denn wenn wahrscheinlich ein paar Leute kommen, wenn du reinguckst, wird wahrscheinlich nie einer da sein. Dafür ist wahrscheinlich die Masse zu gering vielleicht. Ne? Weiß ich nicht. Der Gedanke ist auch tatsächlich, hatte ich ja vorhin schon, als wir draußen noch waren, tatsächlich mal so einen virtuellen Hörertreff da zu probieren, wie das ist, wie sich das so anfühlt. Das ist ein sehr interessantes Experiment, das würde ich gerne mal wirklich ausführen. Mhm. Müssen wir halt mal einen Termin gucken, ob es dann so ähnlich wie bei unserer Admin-Geschichte, bei dieser Facebook-Geschichte ist, dass dann irgendeiner reinkommt und sagt, Pimmelgesicht, Pimmelgesicht, und du denkst, okay. Ihr seid alle assimiliert. Und da wir nicht mal Admin-Rechte oder sowas haben, können wir den nicht mal rausschmeißen. Dann soll er die ganze Zeit Pimmelgesicht sagen. Ja. So, probieren wir aus. Also das wäre mal so ein echten, dass man mal so ein virtuelles, weil die Hörer treffen, ich habe ja rumgefragt, die Resonanz war schon durchaus positiv. Ja, halten wir schon das zu, aber eben örtlich schwierig. Da kannst du das über ganz Deutschland machen. Also Hörertreffen nochmal. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal eins hier bei uns machen, so ein Outdoor. Das anders geht's ja nicht. Macht Sinn. Ansonsten trefft ihr uns ja auch ein paar Megas, manchmal alleine, manchmal zu zweit. Ja, starte jetzt und leider nur den Treser. Himmelt uns nicht an oder so, quatscht uns einfach an, wenn irgendwas ist. Und ihr werdet sehen, wir beißen nicht. Wenn der Tracer manchmal so aussieht, als würde er gleich einen rausholen. Ja, vor allen Dingen bitte nicht, und so, das klingt wieder so eingebildet, aber das passiert immer wieder mal, dieses so ein bisschen Anhimmel, ne? Bitte nicht, ey, das finde ich ganz schlimm. Dann könnte ich mal weinend und heulend weglaufen, weil das finde ich wirklich schlimm. Ganz normale Menschen, also das sollen andere, sollen die Profis machen. Ich fand das so gut in Song, wie das Manuela und Manuela und Stade, sage ich schon, und Sascha gemacht haben. Einfach, ja, wir treffen uns da, und dann war es echt 3 Stunden über Gott und die Welt unterhalten. Ja, du musst das auch sagen. Und ein paar Leute, die man ja hier oben kennt, die trifft man ja dann auch. Ja. Ne? Also wir haben da schon so ein paar Ideen und Hörertreffen wird es auch geben. Wenn es virtuell erstmal ist, kann es auch sein. Wir werden aber hier oben, wir überlegen schon ja auch nochmal ein Event, tatsächlich wir beide mal eins zu veranstalten. Das wird aber dauern. Das ist nichts, was morgen oder übermorgen geht. Das muss zeitlich, ist das ja bei dir auch ein bisschen schwieriger als bei mir, sondern das muss geplant sein. Ich möchte auch nicht, dass Shuttlebus für 3 Euro fährt. Entschuldigung, ab und zu muss man so sein. Und du kannst auch nicht 2 Megas im Norden im Jahr machen. Kommt noch dazu. Wir hatten überlegt, ja, in Buxtehude am gleichen Tag. Auf dem Parkplatz. Aber nochmal, das ist eigentlich auch Schwachfug. Ein Event und ein Gegenevent. Ja, aber es ist jetzt schon wieder, also ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist, aber tatsächlich ich angedacht. Glaube, ich glaube, da kommt was. Ja, das finde ich. Auch die Frage ist, ob das dann nachher wirklich gepublished wird, weil irgendjemand merkt. Ja, okay. Aber normalerweise müssen sie publishen, wenn es dann weit genug weg ist, Naja, aber wenn es ein anderes Thema angibt, kannst du durchaus auch ein Event in 10 Kilometer Entfernung machen. Ich hoffe ehrlich gesagt, ich finde den Scherz ganz gut, aber man muss es nicht einreichen. Nein, man muss es nicht einreichen. Das war eine lustige Idee, und dann muss man auch sagen, so, jetzt haben alle gelacht und ist gut. Ja, genau. Jetzt muss man überlegen, was das denn bedeuten würde. Da treffen sich dann 10 Leute irgendwo und sagen, hey, cool, dass wir hier sind. Wir sind echt so. Und gelockt wird wieder das geilste Event des Jahres. Viel besser als das andere. Und also ich werde nicht hinfahren. Wir sind so real, weil wir hier waren und nicht auf dem anderen. Also ich werde da nicht hinfahren. Ich werde auch nicht, was manche vermuten, dass ich da doch in Stade auftauche. Ich kann ja mit dem Motorrad hinfahren, am Eingang locken, könnte ich ja. Deibel werde ich nur, warum soll ich denn diesen beiden Ownern, die mir bis auf ein paar beknackte Kommentare, die jetzt auch noch nicht mal beleidigend waren, das muss ich auch mal ganz klar sagen, die waren seltsam, die Kommentare, aber die haben mich nicht im eigentlichen Sinne angepöbelt. Also schon so ein bisschen, aber das nehme ich jetzt nicht als Pöbel, das ist für mich, das ging echt an mir vorbei. Aber ich werde doch ein Deibel tun, da jetzt hinzufahren, nur um die zu provozieren, was soll denn, ich werde dieses Jahr 50 und nicht 5. Also, außerdem, warum sollst du da hinfahren, wenn es dich eh nicht interessiert? Dann die Karte doch jemanden lassen, der sich da wirklich interessiert. Es ist ja eine Möglichkeit, also, interessiert hätte es mich schon. Ich hätte das Event tatsächlich gerne. Ja, aber jetzt nicht. Aber jetzt eben nicht mehr. Und damit ist das Thema dann noch durch. Da fahre ich doch nicht. Was denken die Leute sich, dass ich mit Monat immer um das Eventkreis? Mit dem Panzer. Ich warte bis einer von den Oder alleine irgendwo, so haue ich die zusammen. Aber was haben die denn alle für Gedanken? Ach, stell dir mal vor, du fährst mit so einem Panzer, dann senkt sich das Ruhr so genau und dann kommt vorne so eine rosa Boxhandschuh raus. Nee, also mich wird's da definitiv nicht geben. Also es ist sicher wie nur irgendwas. Ich werde auch nicht hinfahren, mir jetzt den Stau angucken, der vielleicht entsteht und sagen, hab ich gleich gesagt. Mach am besten ein paar Fotos, obwohl ich gerne gleich gesagt habe. Werfe ich immer gerne ein, aber in dem Fall bestimmt nicht. Ich werde auch nach dem Event nicht darüber berichten, weil ich selbst nicht erlebt habe. Wenn du was schreibst, schön, aber ich nicht. Also die Leute haben da Vorstellungen zum Teil, da fällt mir das Essen aus dem Gesicht. Die kennen mich so schlecht und schätzen mich auch so verkehrt ein, dass es schon beeindruckend ist zum Teil. Das muss ich echt immer wieder sagen. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ja, Ticketsystem Erfurt hatten wir schon. Wie gesagt, war ein gutes Gegenbeispiel, lief auch komisch an. Ich finde es auch immer noch etwas seltsam. Aber die haben reagiert, die haben das positiv aufgenommen. War echt eine coole Kommunikation. Muss ich ihn aber loben. Mein Verhältnis zu Pipsi, Pipsi kennen die beiden, aber im Prinzip haben wir alle Kreis gegeneinander. Den haben wir mal getroffen. Und der hat mir echt auf dem Handy auch mal Bilder gezeigt. Die letzten Schweiger-Tatorts hier. Da gab es doch 3-4 Stück von uns in Folge. Stück in Folge waren es, glaube ich, ja. Ah, okay. Und das 4. ist ja jetzt umsonst im Kino für GEZ-Zahler, habe ich gelesen. Genau. Postillon. Auf jeden Fall gab es 3 Folgen. Und in einer Folge siehst du ernsthaft, wie er über ein Flugboard steigt. Und da ist der Final von einem Cash von Bullwink. Der ist mit im Bild. Also im Standbild sieht man das GC-Zeichen alles. Also großartig. Was heißt eigentlich dein Verhältnis zu Pipsi Mipsi? Du hast mir erzählt, das hast du beim letzten Mal, ich glaube, erzählt, dass du bei, wie ist das, Vespa-Fahrer Pipsi Mipsi? Ja, wie heißt das? Ja. Und da habe ich ihn getroffen. Da hast du ihn getroffen und es war alles in Ordnung. Also gibt's auch kein, solche Dinge, gehen auch irgendwann mal weg. Ja, manchmal, ich weiß nicht. Manchmal, ich verschwinde so doof oder er ist hier zufrieden, keine Ahnung, aber ab und zu werde ich bepöbelt und ab und zu ist alles gut. Ich habe das noch nicht ganz nachvollziehen können. Wann ist mir auch egal. Ich habe doch nichts gegen den Jungen. Der ist einfach, das ist auch, die Leute bestellen ja sonst was, ne? Dabei ist das so einfach. Der ist, weiß ich nicht, was der ist, 30, wenn's hochkommt. Und ich bin 50. Wir sind einfach so weit auseinander generationsmäßig und auch in unseren Ansichten zu Geocaching, dass das einfach nicht zusammenpasst. Und mehr habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, komm, lass mich einfach in Ruhe und so, das passt nicht gut und dann lassen wir das. Ja, ich meine, also, gewesen. Das Thema, was dir immer gestellt wird, ist ja, dass du eine Blutfeder hast, dass du einmal kommst du mit dem nicht klar über irgendwas und dann hast du permanent, das ist so ruhig, jetzt auf einmal hier mit dir geschossen oder alle gestorben. dass das dann für immer und ewig so sein muss. Ja, aber manchmal verläuft sowas einfach im Sande und am Ende ist man halt völlig neutral zueinander. Ja, wir haben uns einfach jahrelang ignoriert und das haben wir uns mal durch Zufall wieder getroffen und es war überhaupt nicht. Also Heike war, glaube ich, auch ein bisschen nervös. Sie wusste auch nicht, wie ich damit umgehe. Ihr ist das eigentlich egal, aber sie kennt mich auch. Und ich bin schon ein aufbrausender Typ. Und jetzt kam er da so an und ich habe ihn freundlich begrüßt. Warum soll ich den nicht freuen? So, der kommt da an, wir hatten unsere Differenzen. Aber was soll ich denn jetzt machen? Der hält da an und ich so, du Arschloch, Penner, ich hau dir auf den Maul. Ich wollte sagen, er ist angehalten. Wenn jetzt vorbeigefahren wäre, hätte vielleicht noch einen Finger gezeigt. Nee, das geht nicht, das ist an der Elbe. Also, der ist die gesamte Flugmauer lang gefahren. Also, ich habe nachher überlegt, er hat so seine eigene Art und wir sind uns bei vielen nicht einig. Ne? Aber so cool, was er da gemacht hat. Ganz ehrlich, das war Schnee, es war Eis, es war scheißkalt und er ist mit dem Motorroller 2 Kilometer an der Flutwand. Also ernsthaft, da hast du 2,50 Meter, 3 Meter vielleicht breit. Dann geht das rechts runter. Ins Wenn du dich da langlegst, dann ist es links hast du eine hohe Mauer. Und da ist der 2 Kilometer bis vorne mit seinem Roller gefahren. Wie cool ist das denn? Und das kann ich mir mal alles vorwerfen. Da gibt es nicht ein Schild, das das verbieten würde. Also muss ich sagen, ich habe echt einen Hut vorgezogen. Als er da ankam, musste ich so vor mich hingrinsen. Und der Hammer war auch noch, dass der Cash eben Pipsi, der Vespa-Fahrer, heißt. Ja, das ist natürlich super. Und Heike und ich haben wirklich, haben uns totgelacht, nicht über ihn, sondern wegen ihm. Weil ernsthaft, du gehst hin, hast den Pfeil in der Hand, der heißt Püpsi, der Vespa-Fahrer, und der kommt um die Ecke gefahren. Und das am Arsch der Welt, das liegt ja ganz vorne in der Elbe. Das muss ja, du kommst nur auf diesem einen Weg dahin, das ist da, wo die Hamburger Kescher oder Silvester fahren. Es war so absurd, das Ganze. Also, einfach geil. Also, das sind so Geschichten, die schreibt auch echt, der kann auch das Leben schreiben. Wir haben uns da, glaube ich, eine Stunde fast unterhalten, also lange unterhalten, echt. Er hat sogar noch uns bei was geholfen, um das mal so zu formulieren. Okay. Und ist dann irgendwann auch wieder losgefahren und man hat sich auch nett verabschiedet. Es war also überhaupt kein schlechte Stimmung, nichts da drin. Ich habe auch schon immer gesagt, das ist auch kein schlechter, riecht sich ab und zu bei mir auf, aber letztendlich riecht er sich auch wieder ab und dann sind wir uns auch wieder. Da muss auch mal gut sein, das ist auch genau richtig so. Ja, es gibt, man sagt was, der andere sagt was, dann sagt man eben, okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung. Ich habe den mal auf einem Event getroffen mit seiner Frau und das war eigentlich auch in Ordnung. Also es gibt ein ganz paar Leute, wo ich auch tatsächlich nie wieder eine Verbindung zu haben werde. Das ist zum Beispiel Spacken HHL, der da meinte, mich überall bepöbeln zu müssen, das ist vorbei. Wenn ich ihn nochmal treffe, ignoriere ich ihn trotzdem, aber mit dem werde ich definitiv nicht mehr mich unterhalten, weil es einfach keinen Sinn hat. Ja, der muss aber auch jeden anscheißen. Das war ja bei dem mega ein Stadion schon wieder so, weil der andere gesagt hat, dann komme ich nicht. Ja, Reisende soll man nicht aufhalten. Was er da überhaupt rumzupuppen hat, der will auch nur im Gespräch bleiben, das Gefühl. Also das ist einer zum Beispiel, mit dem werde ich nie wieder eine Verbindung haben, das ist sicher. Ja, dass wir im Geocaching natürlich auch immer Leute haben, die ein hohes Geltungsbedürfnis haben. Das haben wir doch auch. Jeder, der Dosen legt, will auch nachher einen positiven Lock haben. Ja. So ist das. Und das zeigt für mich auch wenn ich ein Event veranstalte, was auch immer, ich möchte irgendwo in der Community ein bisschen höher stehen, sonst lege ich keine Dose, sonst mache ich kein Event. Ja. Oder mache ich ein Event mit einem Sockenpumpen-Account, wo keiner erkennen kann, wer bin ich eigentlich. Ist doch im Podcast nicht anders. Natürlich möchte ich doch auch gehört werden. Freut mich doch auch. Ja. Und natürlich freut es mich, wenn man mich irgendwo erkennt. Aber ja, das finde ich auch alles gar nicht negativ. Nur wenn das dann so wenn man sich so versucht, über andere beleidigen, sich zu profilieren, der hat mich ja wirklich da plötzlich beleidigt, weil ich den 9-Volt-Block nicht gut fand. Der hat sie doch nicht alle. Und das ist was, wo ich, da bin ich auch unerbitterlich. Da ist ein Elefantengedächtnis. Das ist für mich erledigt. Ich finde übrigens Sockenpuppen-Accounts auch so genial, ne? Als würdest du mit dieses Hobby mit deinem Real-Name machen, ja? Ich habe auch einen Sockenpuppen-Account. Ja, ich finde es einfach, das musst du dir... Der heißt sogar Pockensüppchen. Meiner musst du ja... Das musst du dir mal auf einer Meta-Ebene durchdenken. Du hast für einen Nick, der nicht dich real abbildet, nochmal einen Fake-Nick. Ja. Manche haben sogar mehrere Fake-Nicks. Ja, aber ich musste meinen löschen. Berufsgeokacker fanden sie nicht witzig. Ja. Den musste ich dann echt löschen. Da habe ich eine Mail gekriegt, dass ich den noch wieder löschen möchte, sonst würden sie das über die IP versuchen rauszubekommen. Da wurde richtig gedroht und so von Dashlab. Ich habe ihn dann auch gelöscht. Das war damals zu der Zeit, als der jeden beleidigt hat. Da habe ich gedacht, jetzt zeig sie mal, wie das ist. Dann hat er sich dann ja auch irgendwann beruhigt. Ja. So, was haben wir denn noch? Wir sind auch mal durch jetzt, ne? Das war der Tatort. Ich habe noch das coole Log von Fuerteventura für das Event. Hast du das auch gelesen? Das habe ich auch gesehen. Geil, ich hab's auch gesehen. Herrlich. Großartig. Da wir in Gedanken bei dem Event dabei sind, haben wir den Cash, was auch immer der Cash dann ist, als teilgenommen gelockt. Danke. Gruß vom Ruhrpott, Tor zum Münsterland. Ich habe so eher gedacht, Tor zum Schwachsinn. Also ein Event zu locken, wenn man 2 Tage vorher abreist, weil man aber in Gedanken dabei ist. Dann hat man es nötig, würde ich sagen. Das finde ich schon so geil. Obwohl... Das ist ja ganz oft so, auch da habe ich gerade wieder einen Artikel in der Pipeline, weil du sagtest, da sind 5 Stück. Der wird sofort mal stellen, Punktegeier. Ich glaube das noch gar nicht. Das sind keine Punkte. Nein, die waren es definitiv nicht. Weil also, wenn man sich das angeguckt hat, die waren relativ lange dabei, hatten noch nicht viel gefunden. Das war das erste Event, glaube ich. Ja, okay. Aber da hast du definitiv gesehen, wenn die Punktegeier wären, dann wären die mit ihren 600 Pfunden, die hätten wahrscheinlich erst ein halbes Jahr dabei. Das geht nämlich nicht um Punkte, sondern nicht um Matrix, sondern da hat jeder seine ganz eigenen Gedanken zu. Und dieses Punktegeier ist vorbei, weil du über, wenn du 50 Stück lockst, was hast du davon? Da sind Leute, diese mega Cacher. Und es gab auch kein Souvenir, also die hatten auch vorher auf Forte schon welche gefunden. Ja, die haben das, glaube ich, wirklich so, also die glauben, glaube ich, dass das okay ist. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass es einen gewissen Gegenwind gibt, genau. Um mal zu zeigen, gibt's den da, ist die Frage. Kriegen die es mit? Über die wird hergezogen, das gesamte Netz. Aber irgendjemand hat eine Note reingeschrieben. Und wenn sie dann vielleicht daraufhin vielleicht mal angestoßen wurden. Wenn sie angestoßen, aber von sich aus kriegst du die Note. Ja, vielleicht, hoffentlich hat der Owner oder hört er zu, dann nochmal denjenigen angeschrieben, pass mal auf, das ist irgendwie. Das wünsche ich mir auch mal. Wenn man schon lospöbelt, dass man dann auch ruhig denen mal sagt, du musst die ja nicht bepöbeln, aber man kann die ja schon mal anmelden, sagen wir mal, aber normal ist das aber nicht, was du da machst. Man kann das ja auch höflich machen. Ja. Funktioniert manchmal, habe ich auch probiert schon. Ja, aber ich bin nicht der Lehrer für alle anderen. Wir sind alle im erwachsenen Alter irgendwo. Ja, aber dann pöbel ich auch nicht. Nee, aber ich kann das trotzdem aufgreifen. Wenn einer mit einem Dödel aus der Hose ständig hier durchs Dorf redet, dann kann ich das ja auch aufnehmen, aber ich muss es nicht unbedingt dem sagen. Ja, aber im Winter kannst du so platt abhacken. Weil ich bin nicht sein Erziehungsberechtigter. Und ja, das ist Ähnliche wie T5. Ja, ich habe ihn gesehen, aber hier ist so ein bisschen was anderes, glaube ich, weil mit dem offenen Dödel, das ist einfach Allgemeinwissen. Hier, wenn du jetzt frischer Kescher bist, wenn dir das nie einer gesagt hat, dann findest du das einfach sogar nett vielleicht. Ich möchte noch wetten, wenn du die dann fragen würdest, dass sie dir sagt, wieso, ich wollte doch nur nett sein, dass der Owner sieht, ich war ein Gedanken bei ihnen. Ich wäre gerne, aber wir konnten nicht, weil der Flieger ging schon, ja. Also da habe ich tatsächlich dann den Oberlehrer, nicht den Oberlehrer, aber den Lehrer zu sagen, hör mal, ist schön, wenn du das so machst, aber glaub mir, das ist nicht gerade üblich, was du da tust. Das kann man dann schon mal machen. Ja, da muss es doch mal. Ich kann auch nicht nur Stade kritisieren, dann muss ich auch da, vielleicht soll ich da nochmal hinmelden. Aber wir können das höchstens humoristisch begleiten. Der Einzige, der da was sagen kann, ist der Owner. Vielleicht ist es mit dem Owner auch abgesprochen. Nee, ich habe auch schon tatsächlich mal welche, die mit dem Bild gelockt haben, wo ich auch gesehen habe, dass die Anfänger sind, die angemailt und geschrieben, hör mal, ist nicht mal ein Cash und du kannst das auch so stehen, das ist dein Problem. Aber glaub mir, das wird nicht gut aufgenommen, was du da machst. Ich weiß gerade bis heute, ihr müsst gelöscht haben, nicht, ist mir auch egal, aber ich habe ihm wenigstens mal gesagt, immer, ist nicht das, was man normalerweise macht. Wenn ihm das gar keiner sagt, dann. Ja, aber es ist letztendlich für den Cacher, für das Event ist der Owner verantwortlich. Und wenn er das, bleiben wir bei dem Thema, wenn er dieses Log so akzeptiert, warum auch immer, dann ist es so. Dann hat man sich vielleicht selber irgendwie ein faules Ei ins Nest gelegt, indem man so gelockt hat. Und vielleicht wird man durch gute Freunde, die es ja auch im Geocaching geben kann, nochmal darauf angesprochen. Also Freunde im Cachen, jetzt hör mal auf. Auf was für Planeten lebst du denn? Gibt es ja, aber okay. Ne? Aber löschen, weil es dann, lasse ich mir auch nichts vorschreiben. Ich meine jetzt auch nicht den Owner anschreiben und sagen, löschen oder gar den Cacher anschreiben und sagen, du musst löschen. Sondern einfach fragen, hör mal, kannst du ja machen. Ist mir eigentlich auch egal, aber ich möchte zumindest dir mal gesagt haben, dass das nicht normal ist. Das meine ich. Also muss man nicht, kann man aber. Und finde ich auch nicht unbedingt verkehrt. Aber du kennst doch, wie lange der dabei ist, ob es ein Newbie ist oder nicht. Aber ich hätte als Owner wahrscheinlich, also wenn es mein Event gewesen wäre, ich hätte ihn angeschrieben. Sag mal, pass mal auf, das ist aber eigentlich nicht der Sinn des Events. Ne? Also normalerweise sollte man eigentlich da sein. Und das ist zwar nett, ich lasse es jetzt auch so stehen, musst du selbst entscheiden, ob du das rausnehmen willst oder nicht. Aber eigentlich könnte es sein, dass da jemand was zu sagt. Ne? Ich weiß, wie lange haben die hier eigentlich offen? Vermutlich sind die schon nach Hause. Ich hätte sonst noch einen Tick. Bis 18 Uhr hatte ich von gesehen. 18 Uhr. Nein, das ist okay. Spät haben wir es nicht, dass wir hier sind. Oh, ich meine, Pebble, irgendwie haben sie die Software wieder verbessert. Ich habe heute nachts 462 Stunden geschlafen. Ach so. Und davon 501 Steve. Ich dachte, Schritte gegangen. Hätte ich jetzt gefragt, mit welcher Hand masturbierst du? Tatsächlich, 462 Stunden Schlaf plus 501 davon waren tief. Also ich habe mehr tief geschlafen, als ich überhaupt insgesamt geschlafen habe. Wow. Und das macht die jetzt jede Woche einmal. Bist du im Winterschlaf gerade? Das wäre ja nicht schlimm, wenn sie mir diese Statistik dann so anzeigen würde. Ja. Der Rest ist jetzt natürlich nicht mehr zu erkennen, weil ich heute Nacht 462 Stunden geschlafen habe. Oh Mann. Also Pebble lässt auch nach. Ich musste die mit Klopapier... Ich kann dir dann hier empfehlen, eine Phoenix. Oh, die sieht schick aus. Ja, das kannst du ja bisschen verändern. Klobig, aber. Ja, klobig ist sie natürlich. Es ist ja auch eher eine... Ja, aber die ist schlimmer als meine. Ja, das ist auch und eher... Wie oft muss die an Strom? Muss ich mal kurz... Das ist jetzt für unsere Hörer bestimmt gerade besonders interessant, dass wir uns zwei Uhren angucken, die sie nicht sehen können. Ja, die hat jetzt 78% und ich habe sie aufgeladen. Was haben wir denn heute? Wie lange kommst du denn hin so? Ja, locker... es ist jetzt eine Woche her und 78%. Das hört sich gut an. Echt? Phoenix heißt die? Phoenix 3. Die es gibt die auch. Das ist aber eher, es ist keine Smartwatch, sondern eher sowas für Outdoor. Also kannst du Radfahren, also mögliche. Aber die kann auch diese Notifications deines Handys anzeigen. Ja, die will ich haben. Das ist wichtig. Das kann sie machen. Da habe ich mir erstmal. Wetter macht sie auch. Phoenix 3. Wetter macht sie auch. Ich habe jetzt Windows aus. Dies ist noch die erste Pebble. Die musste ich noch mit Klopapier reparieren. Das ist kein Witz. Die verliert irgendwann die Anzeige. Und die einzige Möglichkeit, das zu reparieren, wenn du gerade hier raus bist, ernsthaft, musst du Klopapier an eine bestimmte Stelle reinstecken. Das übt dann Druck aus auf die Uhr. Dann muss ich dazu. Da bin ich ja Fachmann, ne? Mit Klopapier reinstecken. Da kannst du dir so eine kaufen. Ich sag dir, was das Tolle ist. Ich lege ja gerade einen Wandercache und ich bin dann losgefahren irgendwann. Ja, seine Wandercache kenne ich. 5 Kilometer nennt er Wandern, also muss man das. Naja, der ist ein bisschen lang. Bin ich also mit meinem Fahrrad da losgefahren und habe gesagt, schalte das GPS dann vor Ort an, dann misst du die nächste Station an. So, und während ich so fahre, piept die Uhr, Unwetterwarnung. Ich denke, fahre ich weiter, mach dieses blöde GPS an, Batterie nicht aufgeladen, so wie das immer so ist, natürlich an der weitesten Stelle. Durch die Kilometer wieder zurückfahren und genau wo ich zu Hause war, ging das auch los. Was kostet die denn, die Uhr? Na, das sagen wir nachher. Das können die alle nachgucken. Also was kostet die? Du bist damit, je nachdem, welche Ausstattung du willst, geht das bei 370 los und geht hoch bis 600, glaube ich. Okay. Gibt es noch mit Herzfrequenz, mit Saphir-Glas und all sowas. Ja, okay, aber das ist gutes Geld. Aber ist schon tief in Ordnung ist. Aber ist schon lange auf dem Markt, das heißt ausgereift. Ja, aber du gehst mit deinem Auto und ziehst dir mal einen schönen Schrammer rein, dann hast du mal eben 400 Euro vernichtet. Ja, da gehe ich immer von aus, bei so einem Artikel, dass das dann schon ein bisschen besseres Glas ist, das nicht sofort. Ich wage fast zu bezweifeln, wenn das Saphir-Glas schon extra bezahlen muss. Also ich habe hier extra tatsächlich einen Bildschirmschoner, ehrlich gesagt, eine Folie drauf. Ja. Das kannst du dir dafür auch kaufen, ist ganz klar. Die schneide ich mir selber, habe ich hierfür auch gemacht. Ja, kannst du hier machen, ja. Aber musst du ja auch bei so einer tollen Uhr. Ich meine, jetzt bin ich kein Bergsteiger, ja, aber für einen Bergsteiger bin du bist jetzt Bergsteiger. Wir erwähnen es nur mal am Rande. Du bist jetzt Bergsteiger. Wir wollen ja nicht so viele Leute verraten, aber Bergsteiger bist du jetzt. Nein, aber das hat die Uhr auch überlebt, ja. Aber diese immense Höhe ausgehalten. So, was haben wir noch? Geile Caches. Ja, nicht mal geil, aber ein schöner Caches auf jeden Fall war das Junkernfeld. GC678ZZ. GC678ZZ. Nichts Besonderes, aber es gibt von diesen Wandercaches, die eben nicht so gleich 100 Kilometer lang sind, viel zu wenige. Und ich durfte da ja einen Beta-Test machen, also da habt ihr ja den Podcast nötigenfalls auch schon gehört. Schöne Runde. Wie lang ist sie denn? 8 Kilometer, glaube ich. Okay, meine wird leider einen Tick länger. Ich habe 10 ausgemacht, weil an einer Stelle war es ganz gut, dass ein Beta-Test war. Er hat das Listing an der Stelle noch ein bisschen erweitert. Da wusstest du nicht, ob du links oder rechts vom Wasser lang sollst. Und das kann da echt scheiße sein, wie ich feststellen durfte. Und bei -7 Grad war das auch wirklich echt anstrengend. Aber das Ding kann man schön machen. Und dann habe ich noch... Nee, das war ich. Ach, du bist das. Das ist die GC66X4B. Was ist das? Das hatte ich schon auf einem Beitrag erwähnt. Das ist eine... Hast du ein Handy aus? Okay. Ich auch. Ja, das nennt sich La Torga, irgendwie die Schildkröte. Ach, das, ja, okay, da hatten wir auch. Und da ist es halt, da es ein Mimikry-Cache ist, macht es dann wirklich Spaß. Erstmal grundsätzlich das Kunstwerk. Ich hatte mich da ja eingebucht für eine Übernachtung. Skulpturen statt Mal, da erwartest du auch wirklich mehr. Das ist irgendwie so 80er Jahre Baukunst. Mhm. Überall stehen Skulpturen. Mhm. Aber das Ding hat mich schon von der Skulptur überdacht. Ein Foto ist zu sehen. Und vom Cache war es natürlich super geil getarnt. Einen haben wir noch vergessen. Weißt du, wie der heißt hier in Wintermore, den ich heute gemacht habe? Sidetracked Wintermore Reloader, glaube ich, heißt der. Ja. Also, wir haben die GC-Nummer jetzt hier, aber Sidetracked Wintermore Reloader. Ich mache das einfach als Verknüpfung. Am Bahnhof in Wintermore hier bei Schneewaldegg. Ich muss das Ding heute Abend sowieso locken, also habe ich dann wieder die Nummer. Ja. Ich muss ja tatsächlich jetzt ein paar Shownotes. Nee, ich schreibe nicht viel. Wir müssen den Interceptor auch irgendwie mal mobil machen. Also so an Tagen wie heute muss er halt einfach mal vorbeikommen und mitschreiben, stenografieren, während wir das hier machen. Ich möchte mal wissen, wenn wir da hinfahren und mit ihm tatsächlich einen Podcast aufnehmen, ob er das dann mittippt und mitschreibt, ob er das schon vorher weiß, was wir gleich sagen werden, weil er ist ja immer so schnell, dass du einfach nur gebannt auf diesen Bildschirm blickst und denkst, woher weiß er das jetzt schon wieder? Ja, muss man ihn mal echt loben. Er ist schon so das dritte Standbein für uns. Jetzt haben wir noch das vierte hier. Jetzt haben wir schon Gast zweimal hier, weil heute muss der uns intensiv helfen. Wir verraten ja immer noch nicht, was wir gemacht haben. Und kurz hintereinander. Man könnte fast schon denken, ich wäre zum Haushalten dazu. Du bist jetzt, wie heißt das, assimiliert. Ja, der Showpraktikant. Ja. Aber so ist das. So plant man auch ein Mega, um den Kreis zu schließen. Ja. Wir planen jetzt schon für 2017. Wieso Mega? Es ist, also wir haben doch hier rein Seelen. Da passen 22.000 Leute in Giga. Aber kommen nicht alle. Ah. Außer zwei auf Start. Kommt mal da. Kommt drauf an, wie wir das machen. Mit das wird das Projekt. Ja, Projekt Dreck vielleicht bei uns dann. Ne? Kann ja ein bisschen matschig werden. Oder, so. Oder dreckig allgemein, weil wir uns alle ausziehen. Das wird eigentlich kein Projekt, weil das immer in der Stadt ist. Jetzt hat er das verraten, dass das ein FKK-Event wird. Das ist auch wieder hart. Das wäre aber cool. Das gab's noch gar nicht. FKK-Giga-Event. Also es geht jetzt nicht um die Größe von gewissen Teilen, sondern es geht trotzdem um die Anzahl Teilnehmer. Kriegst du, ich glaube, so nicht durch, weil du ja grundsätzlich allen ermöglichen musst. Wieso? Es ist doch freigestellt. Wenn einer meint, er möchte die Hose ausziehen, soll er das machen. Also das kannst du vergessen. Dann rennen da drei Leute ohne Hose rum und der Rest, das sind 40 Zentimeter. Derjenige, der dann sich traut, die Hose auszuziehen, der kann auch sagen, okay, ich kann es ja auch. Der darf doppelt locken. Du meinst das so ähnlich wie beim FKK-Strand? Wenn man sich da hinlegt, da gibt es ja so eine Grenze, wo das dann hier beginnt, der FKK-Strand, wo immer die Textilbefreiten genau in der Grenze liegen, mit Fernglasfotoapparat und so weiter. Ja. Mhm. Und du als FKK-Nutzer sagst, okay, ich halte aber trotzdem erstmal 30 Meter Abstand. Naja, jetzt mal der Vorteil wäre ja tatsächlich in Rheinseelen bei dem Mega dann, man kann ja aufgrund der Größe der Fläche durchaus das räumlich so weit trennen, dass du auch mit dem, sag mal, mit dem Zoom von meiner Digitalkamera nicht mehr weit kommst. Ja, das stimmt. Das ist da durchaus machbar. Also die Party geht sowieso da, wo alle nackt sind. Aber ganz ehrlich, über Rheinseelen müssen wir uns trotzdem noch unterhalten. Das ist wirklich mal eine Idee. Man muss das ja nicht dieses Jahr mal, aber das ist wirklich mal eine Idee. Also da ist wirklich Platz. Aber müssen wir das überhaupt machen? Vielleicht macht das ja jemand. Nein, ich finde das noch nicht mal als, also ja, wir unterstützen uns einfach als Podcast, keine Ahnung. Als Medienpartner. Ja, genau, als Medienpartner. Dürfen wir aber nicht sagen, es ist kostenlos. Nein, also ich werde Deine tun, da einen Verein zu gründen, um mir das an den Haken zu binden. Das soll mal schön andere machen. Aber man kann natürlich schon mal mit einem Hotel und so sprechen. Also es gibt ja grundsätzlich Möglichkeiten bei großen Veranstaltungen immer, sag mal, das anzuschieben, aber dann nachher tatsächlich so ein bisschen diese Risikofaktoren auf Leute abzuschieben, die damit wesentlich besser leben können. Unternehmen oder ja, was auch immer. Ja, das meine ich ja. Also sei es das Hotel, sei es sogar die Touristeninformation von Schnellerling. Mein Gott, die werden da gar keinen schlechten Umsatz mitmachen, wenn da mal eben 2.000-3.000 GmbH hinkommen für den Tag. Wieso ist denn 22.000 dann? Übers Wochenende. Ja, man kommen. Muss jetzt sagen, wir sind aber nicht der Dalai Lama. Naja, Jörg vielleicht schon. Aber Jeremy kommt vielleicht, dann ist der Dalai Lama ja da. Ja. Und dann wollen sie alle Foto mit ihm. Und dann holen wir noch GC Trans Alp, oder wie heißen die? Hier die drei, die da durch die Berge mit Hannibal gelaufen sind. Und die zeigen ihren Film auf dem draußen, auf so einem, wie heißt das hier? Outdoor-Kino, hätte ich fast gesagt. Outdoor-Kino, genau. Wir machen den, und die GC Transvestiten Laiengruppe holen wir auch noch. Das ist auch immer, das kommt ja auch immer ganz gut an. Was da abgeht, sagt er. Oh, das ist, naja, wir planen das schon. Ich denke, das soll sich jeder schon mal vormerken, 2017, 2018. Ja. Norddeutschland. Ja, genau. Ich markiere mal komplett das Ganze. Und da das ja mal die Formulierung, habe ich ja diesmal auch gesehen, ist das erste Mega im Norden. Da ist ja auch immer so eine Zickerei, ne? Das ist ja, da fühlt sich dann Bremerhaven noch ein bisschen übergangen, zu Recht auch in meinen Augen, weil sind die nicht im Norden oder was? Was ist mit Bremen? Das war das erste Event, das ich überhaupt so richtig als Mega in Erinnerung habe. Dann gibt es ja Lost in MV. Ruhrpott vergessen wir mal, das ist so lange her, da weiß ich nichts von, aber für mich ist Bremen das erste gewesen. Und dann, genau, Lost in MV. Also, das ist alles Norden, ja. Ja, ja, also, es gab schon einiges. Ja, aber wie nennt sich das in Erfurt denn? Mitte. Nee, wie nennt sich das? Das nennt sich doch nicht Mega. Herz im Grünen oder sowas. Cashen im Herzen, in grünen Herzen. Ja, irgendwie so, ja. Ich finde bei der Namensgebung, was willst du da sagen? Das ist halt das ist der Name. Ja, wenn wir das veranstalten, Long Dong Jong. Ja. Lang aber dünn. Was fällt schon was ein? Wenig Inhalt, aber ist ja, halt so. Genau. Pöbel, wir nennen das irgendwas mit Pöbel. Pöbelnde Popler ja, in Rheinseelen. Ja, so wird schon was Einfaches, denke ich auch. Aber merkt, dass die Themen jetzt auch zu Ende gehen. PP, ja. Das ist heute hier ein kurzer Podcast. Ne? Aber ich bin auch ehrlich. Wo siehst du eigentlich die Zeit? Hier oben in Rot. Das kommt von 1,51. Ja, das ist aber ja schon. Aber ich bin auch, muss ich sagen, heute, also das war echt anstrengend. Ja. Unsere Sonderaktion, die wir nicht nennen. Bisschen länger unterwegs, ne? Ja, noch nach Hause ganz gleich. Schoko-Crispy habe ich gar nicht gesehen. Du musst da nicht doch immer rumknistern. Doch. Bei mir sich aufregen, dass ich auf den Tisch schlage. Da habe ich auch schon Knister gesagt, als ihr beide hier abwechselnd auf den Tisch rumgeprügelt habt. Oh, das schmeckt gut. Hast du da auch einen von? Ja, ich habe schon gegessen. Ja, ja. Oh, der verfressene Sack. Nee, ich hätte nur einen davon. Hier kannst du ein bisschen Zucker. Nee. Zuckerstange quasi. Kipp dir doch mal so ein bisschen Zucker hinterher. Du musst sagen, das habe ich früher immer gemacht. Bis dass ich dadurch mal einen Speicheldrüsenstein bekommen habe. Oh, ja. Das ist ein. Was hast du bekommen? Ja, sowas gibt Speicheldrüsenstein. Der Kristall vom Zucker hat sich in der Speicheldrüse verhakt. Was sie dann als erstes machen, ey, das ist, glaubst du nicht, das ist wirklich so. Sie können das ja nicht betäuben. Dann gehst du zu so einem speziellen Doktor, ich weiß gar nicht, was das für einer ist, halt nach den Ohren ist das, glaube ich, nicht, ist noch ein extra Spezialist, der schneidet dir dann unter der Zunge tatsächlich in dieses Fleisch rein. Kannst du durchgucken dann. Und versucht das aufzuschneiden. Das hat nicht geklappt. Ich habe jetzt gedacht, wie soll ich die nächsten 5 Tage essen? Ich hatte wirklich ein Loch. Also er sagt, er darf nichts essen. Wenn er da reinfällt, das wächst zu, dann ist er da drin. Nächsten Tag ist das weg, so schnell heilt das da unten. Und dann musst du es von außen aufschneiden. Hier fehlen mir die Speicheldrüsen. Wenn ich jetzt Zitrone esse, ist hier wirklich unangenehm, weil es sich voll zusammenzieht. Okay. Der Effekt an der Krankheit ist, die merkst du nur dadurch, also ich habe gemerkt, dass jetzt Zuckerkristall plötzlich wehgetan hat, und dann hört er aber sofort auf. Und am nächsten Tag, damals war ich noch bei der Bundeswehr, ging es in eine Kantine, bopp, so eine bräunliche Hals, also richtig wie so ein Ei. Nach dem Essen, weg. Und jedes Mal, wenn es Essen gab, bopp, wieder so eine Beule. Weil ihr wisst nicht, dass Wasser im Mund zusammenläuft. Das wird wirklich so. Und das kommt dann aus der Speicheldrüse nicht mehr raus. Dann bleibt das da drin. Und dann muss es operiert werden, weil das ist auf Dauer gefährlich. Liebe Zuhörer, ihr habt hier gerade die Apotheken-Rundschau Podcast. Ich dachte, Doppel-O's sind Vorbilder. Wenn die schon bei der Darmspiegelung sind, muss ich was Besonderes rausholen. Ah, nee, die war bei der Darmspiegelung. Ich weiß gar nicht, was er da hatte. Der Arzt wollte, dass er Vorsorgeuntersuchungen macht. Da war Ocean mir wieder sympathisch, weil genau das, was der geantwortet hat, habe ich auch gemacht immer bei meinem Arzt. Haben Sie schon Vorsorge? Nö. Wie alt sind Sie denn? Ja, wird 50 jetzt. Ja, dann sollten Sie aber nö. Nö, will ich nicht. Irgendwann werde ich krank vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wenn es dann so ist, dann möchte ich mit Anstand sterben. Ist gut, ich will auch keine Ersatzteile. Ich habe so einen komischen Spenderausweis, wo drauf steht, leck mich und auch nichts reintun. Es gibt auch so eine Patientenverfügung, dass sie nichts machen dürfen. Ich grüße noch meine Frau und meine Tochter. Oh, ja. Mama auch noch. Ich möchte auch noch jemanden grüßen. Hey. Ja, Mandy. Ne? Vielleicht lebt sie noch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, als sie die gepierst haben, war die Luft raus. Ja. Also Mandy ist auch so ein Thema. Ich finde, der Gag war okay. Ja, das hört aber jetzt auch, möchte ich die auch nicht mehr. Ich weiß, was du meinst. Nein, ich denke. Ich habe noch so 5 Token davon. Die werde ich jetzt auch bald mal wegschmeißen irgendwo in den Cash rein und dann ist doch gut. Das kommt gut. Das ist zum ersten Mal, dass ich was verteilt habe. Jetzt habe ich natürlich 20 in ein TV-Hotel gesteckt. Also das dürfen die ja ruhig hören. Wir gehen ja nicht ins Detail. Wir müssen unbedingt auch mit Mario Kontakt aufnehmen. Weil wir hatten ja die Idee. Man nennt ihn übrigens auch schon Super Mario. Ja, wir hatten ja die Idee, wobei ich seine Kommentare in der Facebook-Gruppe auch immer sehr schön, ja, sarkastisch, ironisch finde. Ich lese den auch sehr gerne und er traut sich auch was, obwohl er manchmal ja auch bei Sachen ist, wo er selber dann teilnimmt. Also das finde ich, der ist gut. Der hat auch Mut. Der hat nicht nur Humor. Ich habe den ja sehr relativ früh kennengelernt schon und fand den damals schon gut, als er mit seinem Laden so anfing, wo man schon einfach merkte, ja, der ist noch in der Lernphase, aber der ist auch Lernphase. Also der lernt auch wirklich was. Also der ist gut. Und den hatte ich ja gefragt wegen diesem Puzzle, dass man so einen Token aus 4 Teilen macht. Dann sagte er mir, aber das gibt's schon leider. Dann will ich das auch nicht. Wenn es das schon gibt, finde ich es irgendwie doof. Dann machst du 5 Teile. Ja, genau. Und dann hatte ich gedacht, wir nehmen ja einen Token, wo Waldorf und Stettler drauf sind. Das hat er mir auch als Beispiel geschickt. Ich frage zurück, sag mal, gibt das kein Problem mit Rechten? Haben wir so, natürlich gibt das. Aber wenn ihr davon 50 Stück macht, dann wird das schon nicht auffallen, so nach dem Motto. Also das mochte ich auch, die Antwort gefiel mir alleine schon, weil ich echt dachte, Mensch, der schickt dir dieses Beispiel, scheinbar kann man das ja wohl machen. Nee, kann man nicht. Also kann man schon, aber ist halt ein gewisses Risiko. Da habe ich gesagt, nee, dann wollen wir das nicht. Dann kam unsere Idee, was wir heute hier umgesetzt haben. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Mario, ich kann dir noch nicht sagen, was. Warte mal bitte ein bisschen ab und wir melden uns nochmal und dann brauche ich aber ziemlich schnell was. Genau, Mario, wir können ja nicht sagen, was, aber das sagen wir ist gleich. Ziemlich schmutzig. Ja, ganz schmutzig. Du hast ja geschrieben, wir haben Gummis dabei. Ich hatte Überzieher hast du geschrieben, haben wir dabei heute, stimmt ja. Überzieher, und dann kam ja gleich, welcher Geschmack hat das. Ja, Ochsenschwarzsuppe war das. Ja, nee, Currywurst war das. Ja, genau. Ich meine, leckst du ein Kondom auf? Wie soll ich denn wissen, was für ein Geschmack das hat? Also ganz ehrlich, die Frage. Ich bin verheiratet, ich brauche die Dinger nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was da ist. Wie soll ich rauskriegen, auf welchen Geschmack das hat? Das riecht man. Also wenn du die angefasst hast, riechst du das ja. Ey, das lag 3-4 Tage auf dem Parkplatz irgendwo, da habe ich die aufgesammelt. Ja. Da riechst du nichts nach Pflaume. Das riechst du doch nicht. Ganz klar. Du musst das erst auswaschen, dass man was drin hat. Das geht doch nicht, Mensch. Naja, auf jeden Fall haben wir die Überzieher benutzt. Und was hatten wir noch angegeben? Wir müssen ja noch ein paar Tipps geben für die, die jetzt überlegen, was wir heute gemacht haben. Seil war angegeben. Seil hatte ich auch geschrieben. Gießkanne, die haben wir ja jetzt nicht gebraucht. Kuchen. Das hat ja genug gegossen. Kuchen. Kuchen, genau. Kuchen ist wichtig. Okay. Was war noch, was man so sagen kann, was so ein bisschen raten lässt? Du musst eigentlich nicht sagen. Du musst sagen, 3 Männer allein im Wald. Wir waren ja nicht mal im Wald. Ja, mehr musst du ja nicht sagen. Muss ja nicht alles stimmen, was wir sagen. Stimmt ja sowieso nicht. Ja, das ist ja das sowieso ein überspitzter Podcast. Als wir am Ziel waren, hatte es auch was von diesem, ein Ring zum Knechten. So weißt du, so fühlte man sich da, fand ich. Jeder braucht einen Höhepunkt. Ja. Wir hatten alle einen Höhepunkt. Aber warum denke ich jetzt an den Penisring? Ein Ring zum Knechten? Der Ausblick von da oben war so schön. Ich finde das Gipfelbuch gut. Oh, habe ich zu viel erzählt? Nö. Können wir nachher raus machen. Ich fand das gut. Wir hatten uns ja gewundert, dass es eine Kupferplatte war, aber wir hatten ja Hammer und Meißel mit und haben jetzt unseren Namen da reingeritzt, wie sich das gehört, ins Logbuch oder nicht. Mhm. Nein, also viel mehr verraten wir jetzt nicht. Das dauert was dauert das? Eine Woche bestimmt? 2 bestimmt. Nö, 2 ist ein bisschen lang, dann bin ich ja schon fast in Lissabon, ich will ja die Reaktion auch noch sehen. Ich hab das auch gerade verstanden. Cool. Ist das wegen den Heidekönigin hier? Das mag sein. Die machen mich ganz himmelig. Und wir grüßen auch noch Marien Feuerle, Heidekönigin von 1989. Ich finde die hier mit den Hörnern viel besser. Hier, guck mal, die hat Hörner. Die haben alle Hörner. Die haben alle Hörner. Ach ja, jetzt sehe ich das erst. Eure Frauen, wie alle Hörner? aber relativ stark brünettlastig, so das Ganze, ne? Ja, also wenn ich jetzt hier schon eher nicht. Und von Weitem können wir fast denken, so von der Leyen. Das ist gut, dass die Hörer das wieder gar nicht sehen können. Nee, also wir werden das, ich denke mal, in der Woche kommen wir mit unserer großen Überraschung. So groß ist jetzt auch nicht. Wir müssen jetzt den Spannungsbogen wieder ein bisschen nach unten fahren, damit die nicht alle da sind. Was der Scheiß dafür habt ihr so. Ne? Also, ihr kennt euch das. Wir bauen das immer schön aus und ja, dann unterlaufen wir das ganz geschickt, das Thema. Also, und solange hört ihr ja noch diesen Podcast, habt ihr auch noch was mit zu tun. Und der dauert jetzt schon. Wir zögern das jetzt noch ein bisschen aus. Weil wir über die zwei Stunden kommen wollen. Vor allem der letzte, der ging eine halbe Stunde, der versaut mir den ganzen Schnitt. Welcher letzte? Mit dem Beta-Test, der war nur eine halbe Stunde. Also das war ja ein Zwischenpodcast nur. Ja, aber der zählt ja irgendwie mit rein. Ach so. Und wir wollen auch die längsten haben. Dieser mit dem Selfie-Stick. den fand ich immer noch gut. Da musste ich mich selbst sogar freuen, muss ich eh sagen, muss ich mich selbst loben. Den fand Heike sogar witzig und das ist selten. Meistens sagt die, ich bin nicht ganz dicht, aber da hat sie auch drüber gelacht. Meine Freundin gesagt, was hat denn der da schon wieder gepusht? Der hat auch einfach zu viel Zeit. Das stimmt, das werde ich auch nicht bestreiten. Nein, also dann werden wir nächste Woche, denke ich mal, nächstes Wochenende wird das wohl die große Überraschung rauskommen. Und ich gehe davon aus, dass der Jörg, wenn er in Lissabon ist, das irgendwo in 14 Tagen, wann bist du denn da? 14 Tage, glaube ich. Da gibt es garantiert auch nochmal einen schönen Blogbeitrag darüber, weil Lissabon ist eine sehenswerte Stadt. Und das ist. Ich weiß noch nicht, ob ich was aufnehme oder ob ich was schreibe. Ich glaube, aufnehmen ist einfacher. Hast du schon ein Event eingereicht? Nee. Weil heute gab es ja zwei Events. Da gibt es witzigerweise ein Event, das findet irgendwie von 21.30 Uhr bis 23 Uhr statt. Ist aber leider komplett portugiesisch beschrieben. Ich habe es mal übersetzen lassen, aber es ist auch nicht so viel Text. Ich weiß, ich muss Heike nochmal fragen, ob wir da hingehen wollen. Ich kriege da auch schon die ersten Tipps. Mensch, guck mal bei Kati irgendwas. Weiß ich nicht, die hat wohl auch einen Blog. Die hat wohl auch Kati 88 oder so. Ja, genau. Und die hat auch irgendwas über Lissabon geschrieben. Weil ich immer sagen muss, nett, die Tipps, danke, aber vergiss es. Wir fahren nach Lissabon, um uns die Stadt anzugucken. Und dann casht man sowas auf Weg ist. Aber ich fahre nicht nach Lissabon und suche dann Caches und gucke mir nichts an. Das finde ich irgendwie komisch. Weiß ich, dass manche Leute das machen, aber wir machen es nicht. Solange du nicht auch loggst, dass das alles ein Beifang war, weil du eigentlich nur eine Stadtrundfahrt gemacht hast. Ist das, nee, ganz im Gegenteil. Aber ich logge immer hinterher. In Gedanken war ich bei ihm. Ich bin vorbeigelaufen. Wie machst du das im Ausland? Ich habe früher immer noch tatsächlich in zwei Sprachen geloggt. Ich habe das durch einen Google Translator gesetzt, aber ich fand das immer noch besser als nur in einer Sprache. Ich bin mir da nie so sicher. Da ich jetzt cash-technisch noch nicht so viel im Ausland war, außer mal auf Malle. Ja, da kannst du ja Deutsch loggen. Richtig, weil die meisten Listings auch in Deutsch sind. Genau. Aber tatsächlich, ja, ich habe, glaube ich, bei den ortsansässigen Cachern, die Dosen ausgerechnet haben, habe ich tatsächlich, glaube ich, in Englisch geloggt dann. Ah, okay. Aber nicht übersetzt, sondern das Schulenglisch, was man so hat. Ja. Und kurz gelockt und das mache ich schon, ja. Also Dänemark habe ich tatsächlich in Deutsch gemacht, weil ich mir denke, sorry, aber die sprechen genug Deutsch. Das kannst du bei den Holländern auch machen. Wollte ich gerade sagen, also da würde ich es auch mal. Da habe ich übrigens auch, in Holland war ich auch schon, da habe ich auch in Deutsch gelockt. Ja, da finde ich es aber auch nicht schlimm. Aber jetzt zum Beispiel auf den Azoren oder so, ist ja Portugiesisch die Landessprache, da habe ich mir echt die Mühe gemacht in Deutsch. Und dann habe ich das in Google Translator geschmissen und Portugiesisch nochmal drunter gepackt. Ja, und da habe ich immer Angst, dass das aus Google Translate, was dann nachher rauskommt, dann schreibe ich lieber in Englisch, auch wenn das peinlich ist. Also aber wenn du den Text sehr einfach hältst, das habe ich mir... Kurze Abschnitte, genau, ich habe schon individuell gemacht, aber kurze Sätze, die relativ einfach sind und nicht verschachtelt sind, dann klappt das ganz gut. Weil ich kam zurück und auf der Arbeit fragte ich mein Chef, sag mal, du sprichst Portugiesisch? Fließend. Ja. Also ich glaube im Ausland nur auf Englisch und das hat sich dann bei mir... Englisch ist so ein Common Like. Ja, das können sie eigentlich irgendwie alle. Das kriegt auch jeder irgendwie auch übersetzt, weil die Translatoren können ja eher Englisch aus Englisch in jede Sprache übersetzen als aus einer anderen Sprache. Wobei mein Englisch wirklich schlimmer ist als der Google Translator, deswegen nehme ich den. Ja, also ich schreibe da auch keine Romane. Ja. Also ich habe das Glück auf der Arbeit, bei uns ist auch nicht so viele, dass ich das mitkriege, dass ich dann so peinlich ist. Mittlerweile ist er, glaube ich, so ein Deutschlandchef nicht. Er ist jedenfalls was Hohes. Und der Verkaufsleiter irgendwie. Also wir haben nur die Hosenchefs, die höchsten Chefs sind bei uns am Cash. Und die kriegen das nicht so mit, die haben genug anderes zu tun. Die hören auch keinen Podcast zum Glück. Sonst könnte auch peinlich werden. Nee, von daher geht das. So. Dann haben wir es, ne? Haben wir zwei Stunden, ist ja auch gut. Wir haben es rausgezögert, perfekt. Ja. Und was haben wir noch was anzukündigen? Nee. Nächste Folge, keine Ahnung, müssen wir nochmal im Kalender wieder gucken. Ist aber März, denke ich, auch eine Vorher, wenn wir es sowieso nicht. 4 Wochen finde ich auch immer noch. März ist auch Ostern, ne? Also müssen wir mal. Ostern ist früh. Nicht wir, du musst. Ich habe fast immer Zeit. Ja, wir haben ja genügend Zwischenbespaßung. Ja, ich denke auch. Also diesen 4-Wochen-Rhythmus, finde ich, sollten wir weiter so beibehalten. Wenn es mal 5 oder 6, ist egal, aber so grob 4 Wochen. Ich habe keinen Bock auf wöchentlich oder sowas. Ich habe auch keine Lust auf 2-wöchentlich. Diese Sonderpodcasts, ja, mal zwischendurch. Kriegst du eigentlich noch den Google-Event-Kalender und so rum? Ja, ja. Oh, ich muss das auch mal wieder machen. Also wenn wir auf Events gehen, ich habe auch unser Kaffeeklatsch da, wo du rauchen gehst, eingetragen. Ja. Und auch Stade müsste drinstehen, habe ich mich auch wieder ausgetragen. Ich muss diese ab und zu so sein, die muss sein. Also. Ich muss das mal einrichten, dass er sich automatisch das bei mir rauszieht und da einträgt. Das wäre natürlich auch noch cool, ja. Also ich trage die tatsächlich ein. Ich finde diesen, ich weiß nicht, ob die Kalender irgendeiner von unseren Hörern, also falls da einer bei ist, kommentiert zurück. Ne? Wusste nicht, dass es den gibt, aber ich werde mal gucken. Ich habe den irgendwann mal reingeschrieben. Der ist auch auf der rechten Seite drauf. Irgendwann vor bestimmt 2 Jahren haben wir mal so ein Artikelchen drin gehabt, dass wir den jetzt mal machen. Es gab einfach Leute, die fragten, Mensch, würden euch auch gerne mal treffen, welche Events seid ihr denn? Dann haben wir irgendwann gesagt, wir haben so einen Kalender genau eingerichtet. Auf den tragen wir ein, welches Event, ob er oder ich. Wie war es denn wirklich? Was? Die Leute haben das gesagt. Wir haben gedacht, hey, cool, Mädels kennenlernen. Toll, wir machen das mit dem Kalender. Ich habe nicht gesagt, dass das männliche. Für die hätten wir es nicht gemacht. Nein, also mit nach fast Silberhochzeit, glaub mir, das sind wir die Mädels, die wir so entscheiden. Ich bin auch sehr zufrieden zu Hause. Nee, also wir haben tatsächlich. Ich denke so, jetzt gerade über dieses, die Mädels sind nicht mehr entscheidend nach. Aber ich gucke hier noch Toilettentapier an. Zwei doofe Eingedanken. Ich gucke mir immer Leute an, und gerade beim Cashen, da sind ja wirklich viele, also auch gerade hier im Umkreis Hamburg, also die sich echt haben getrennt, teilweise mit Cashen und ähnliches und mit anderen zusammengekommen sind. Ne? Dann unterhält man sich natürlich zu Hause auch mal drüber als altes Ehepaar. Und wir sitzen immer so und ich sage mal zu Heike, mach ja sein, dass die besser, dass da eine kommt, die jetzt knackig aussieht, hier so eine. Wie so eine Königin hier. Wenn ich mit ins Bett gehe, ist das Licht dann meistens sowieso aus, sehe ich eh nicht. Und das Zweite ist, stell dir vor, du wachst auch immer wieder auf und musst dich mit der unterhalten. Die ist dann 30 Jahre jünger als du. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut finde. Also dieses Midlife-Kreis, das kann ich irgendwie ganz schwer mit nachzuvollziehen. Ich weiß auch, mein ehemaliger Chef hat mal gesagt, das ist kein Problem. Wenn du Mitte 50 bist, das geht alles noch. Ja. Und ein Jahr später, mit 56, kam der an und sagte, du glaubst nicht, wie schnell teilweise Sachen sich verändern. Jetzt nicht, dass er keinen Sex mehr hatte, aber dass er tatsächlich gemerkt hat, schlagartig hat sich irgendwas körperlich bei ihm verändert. Und ich sehe das immer bei meiner Ex-Frau, die hat auch einen massiven Altersunterschied zu ihrem neuen Mann. Ja. Der geht jetzt irgendwann bald mal, denke ich mal, ja, noch ein paar Jährchen geht er in Rente wahrscheinlich. Ja. Sie ist Mitte 30, Ende 30. Das sind einfach Interessensunterschiede. Ja, der ist früher schon immer segeln gegangen, der fährt jetzt noch segeln, ob die Kinder dazu Bock haben oder nicht, der geht einfach segeln. Ja. So, und sie hat da keinen Bock drauf. Dann gehen sie in die Oper, da hat sie früher nie Lust drauf gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das grundsätzlich ändert. Irgendwann wird sowas zu Problemen führen. Ja. Und gerade auch dann, wenn dann vielleicht auch körperliche Gebrechen dazukommen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt Sinn macht mit so extrem großen Altersunterschieden. So ein paar, das mag funktionieren irgendwo, aber. Deswegen, tue ich mich auch schwer, wenn ich jetzt einen Multi suche und da liegt dann irgendwann eine nackte Dose daneben, mein Gott, nochmal, lass sie liegen, logge ich einmal kurz. Das wäre auf dem Bauch. Also mir wäre es auch nicht wert, dass ich habe jetzt echt gewundert, wie kriegst du diese, kriegst du jetzt noch den? Mir wäre es auch das nicht wert, das Alte wegzuschmeißen. Also ich meine, wir leben ja nicht 25 Jahre in Frieden und Eitelkeit. Da haben wir ja auch dran gearbeitet. Und wenn man das nicht tut, dann würde das auch nicht funktionieren. Aber das würde ich doch nie aufgeben. Und dann kriege ich da irgendwas Junges. Ja, die wird aber auch Geld damit bezahlt. Und wer weiß, ob ich nicht überfordert bin. Ich glaube, der Punkt ist einfach, also so ich das zumindest, dass da ganz andere Sachen eigentlich viel wichtiger sind. Also wenn ich gucke, wir überlegen jetzt zu bauen. Als dieser Gedanke kam, wir bauen, sind wir durch die Gegend gefahren und gesagt, Mensch, was gefällt uns denn? Da gibt es keine Diskussion. Das dauert genau 20 Sekunden, heißt es, die Tür wird's. Punkt. Ja. So, ja. Da ist es mir egal. Und da können Sie theoretisch auch... 20 Jahre. Ja, ich gucke mir die gerne an. Das ist gar keine Frage. Also, die können gerne alle vor mir herflanieren. Das gucke ich mir sehr, sehr gerne an und habe auch ein bisschen Sabber vom Mund. Aber ich würde ich nie rangehen, weil ich immer denke, nee, das kommt irgendwann raus und du hast da für 5 Minuten Spaß, schmeißt du 25 Jahre weg. Liebe Hörer. Wir hören uns jetzt an. Der Werbebreak ist leider untergegangen. Ihr befindet euch im Beziehungspodcast. Im Beziehungspodcast. Und der liebe Theresa steht noch, was soll er jetzt dazu sagen, wenn zwei ältere Herren sich unterhalten? Ja, das stimmt. Du bist ja noch jung. Ich kann nur sagen, spielt ja schon Golf oder habt ihr noch Sex? Hört deine Frau den Podcast? Dann haben wir meistens keine Zeit für. Solltest du dir gut überlegen, was? Ja, dann wärst du ja nicht nur ein Kind. Also noch so eine Krümellinie. Oh ja. Nee, aber also weiß ich nicht. Diese Midlife-Kreise von manchen, die dann echt losziehen und sich neu so, finde ich immer. Also ich finde es auch mal lustig, um diesen Bogen mal zum Cash wieder zu kriegen, wenn ich dann so eine Loks kriege bei meinen Dosen. Und da sind ja auch ein paar. Wir haben uns getrennt. Ich habe jetzt einen eigenen Namen. Da weißt du ja schon immer. Ja. Da ist irgendwas komplett in die Hose. Gut, tut mir leid, Leute. Wenn ihr zusammen einen Account habt, dann ist das klar, wenn es irgendwann Probleme gibt, dann fange ich halt wieder von vorne an. Ja, den Teil habe ich auch noch nie. Ich lösche das nie raus und ich sage da auch nicht zu, wenn die Leute meinen, sie müssen dann sich tagelang hinsetzen oder von mir aus mit GSAK das irgendwie nachlocken, wenn es irgendwie geht, weiß ich nicht. Ach, aber Aufwand. Ja, aber das ist so. Naja, für die mit GSAK geht's nicht. Naja, doch, geht. Das geht. Für die noch aktiv sind, kann ich das sogar verstehen. Da geht's nicht mal, glaube ich, um die Punkte. Also mir wird's jedenfalls so gehen. Da ging's mir nicht um die Punkte, sondern geht's mir darum, ich will die nicht auf der Karte wieder haben. Mir ist das auch schon passiert, dass ich zweimal zu einem Cash gelaufen bin. Das nervt. Das finde ich einfach nervig. Also ja, und ich sehe das anders. Ich bin eigentlich mittlerweile so weit, dass ich sage, meine Homezone ist ja relativ leer. Ja. Selbst wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, ich mache einen Cut und fange mit einem neuen Account wieder an, dann kann ich hier in der Gegend mal wieder ohne große Anfahrt cashen. Aber das hat natürlich auch immer, das ist ja in letzter Zeit sehr häufig. Ich meine, da machst du einen neuen Account auf. Genau wie du. Also, wie oft lese ich das? Hallo, hier ist Peter, vormals Team Rolf und Peter, wir haben uns getrennt, jetzt logge ich das nach. Ja. Ja. Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig. Ich verstehe auch gar nicht, warum man. Aber das müssen ja dann beides Geocacher sein. Ja. Und warum haben die ihren Account zusammengelegt? Aber es ist ja. Das ist für mich so. Die haben vielleicht so angefangen und merken dann irgendwann, es geht nicht mehr zusammen. Also ich kann das verstehen, weil ich auch so ein Zahlenliebhaber bin. Mir geht es doch nicht mal um die Funde, mir geht es einfach darum, für mich selber zu sehen, die hast du alle gemacht, die Dosen. Die möchte ich auch gelockt haben. Für mich ist echt wichtig, die Dosen, die ich gemacht habe, auch zu loggen. Manche sagen, ist egal, hab ich mal vergessen. Nee, wird mir nie passieren. Ich will jede einzelne gelockt haben. Nicht, weil irgendeiner da draußen meine Zahlen sieht. Die sind sowieso irgendwo im Nirvana. Also ich liege weder oben noch unten. Also höchstens zu Hause. Aber die Zahlen will ich haben. Für mich. Deswegen, ich verstehe noch mal keiner, wieso schreibst du denn immer dazu, welche du bei UC gemacht hast? Oder wieso zählst du die dazu? Ja, weil das für mich Geocaches sind. Ich bin kein Groundspeed-Cacher, ich bin Geocacher. Und die OC-Only sind für mich genauso wertvoll wie die Groundspeed-Caches. Deswegen hatte ich ja mal meine eigenen 45 mal gelockt oder was. Und diese 45, die Zahl wollte ich einfach da richtig rechnen. Ich mag es, wenn ich da raufgucke, da steht meine richtige Zahl. Da fanden sich dann ja auch wieder welche, die sich aufgeregt haben. Voran Pipsi-Mipsi. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, ach scheiße, jetzt lösche ich das wieder. Ich gucke auf mein GSAK, wenn ich die Zahl wissen will. Es erinnert mich immer so ein bisschen, ich habe mal einen getroffen und gesagt, wie viele Kilometer bist du denn schon gefahren? In der Erwartung, dass ihr mir sagt, mit dem Auto bin ich jetzt 45.000 runter. Ja? Der sagt, ja, mit dem Auto, also insgesamt 22.000 irgendwie. Wo du einfach denkst, der zählt echt von Auto zu Auto, hat überhaupt keinen Aussagewert. Und ja, so ähnlich ist es bei mir. Ja, für ihn schon, aber für mich ist, ich meine, sollen sie es gerne machen, ist ja einfach, aber ja. Ja, aber wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen? Das ist. Ach so, weil ihr halt kurz im Beziehungspodcast. Genau, waren. Wir sind übers Fremdgehen auf die, das weiß ich auch nicht. Aber sind wir eigentlich auf Fremdgehen gekommen? Von Fremdgehen halt? Eigentlich gesprochen. Ja, Fremdgehen stimmt, nee, von Midlife-Crisis. Genau. Ach, oh Gott, ey, da müssen wir ja einen neuen Podcast-Partner suchen, wenn ihr hier in der Midlife-Crisis seid. Ich verstehe das gar nicht. Ich warte immer noch drauf, ich krieg keine. Irgendwas bei mir falsch. Vielleicht kriege ich es ja noch irgendwann. Dann lasse ich mir, weiß ich nicht, Pobacken, piercen, keine Ahnung. Da freue ich mich besonders drauf. Auf die gepierste Ohren. Naja, die Twitter-Nachrichten zu sehen, dass du 3 Wochen lang nicht sitzen kannst. Ja, das stimmt. Wieso? Ich kann ja erst eine Backe und nach 3 Wochen die andere. Dann kann ich mal so auf der einen sitzen. Oh. Also, ich meine, es gibt ja Menschen, die machen sowas. Ne? Also ich habe es nicht verstanden. Ich war mal im Urlaub. Es gibt Menschen, die rasieren sich den Po und fragen sich dann, warum sie Stoppeln haben und dass es so wehtut, in Stoffhosen zu sitzen. Und warum sie von jeder Autobahntoilette runterrutschen. Ne? Weil der Widerstand ja nicht mehr da ist. Da gehe ich nicht rauf. Also lieber kacke ich auf der Autobahn selber, als dass ich auf eine von Mittelstreifen losgehe. Ist egal wohin, aber nicht auf den Autobahn. Da ist bei mir die Schmerzgrenze völlig über. Geile Themen hier zum Abschluss. Also ich hätte mal so, wir standen im Stau, nehmen uns so einen Reisebus, ja, und irgendwann geht der Stau weg. Ja. Und der Reisebus fuhr so langsam, und dann saß du hinten auf dieser Leitplanke sitzen. Das ist auch eine scheiß Situation. Ja. Bild, ja. Kann ich verstehen. Ja. Jetzt müssen wir zu Ende machen, das ist nur noch Blödsinn. Ja, das ist das Übliche. Ja ist auch viel lang. Ist das ist zu lang jetzt. 17:39 Uhr. Seit 12 Uhr sind wir jetzt, wir sind jetzt wie viel? 5 Stunden, 40 Minuten. Ich glaube, das reicht auch für heute. Also wir haben ja nicht komplett aufgenommen. Wir haben aufgenommen. Wir sind jetzt über die 2 Stunden. Ja, vorher hätten wir auch nicht Schluss machen können. Aber unter 3, schlapp. Kostet jetzt wieder extra bei Auphonic, weil wir über 2 sind. Mist. Ich habe gelesen, Auphonic kann man sich jetzt auch schon schenken lassen, Stunden. Ja. Machst du eine Auphonic-Wunschliste? Machen wir aber nicht. Machst du eine Auphonic-Wunschliste bei Amazon rein? Nein. Ich habe mir das alles nochmal durchgeguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Erstmal, habe ich schon wieder Steuergeschichte gehabt. Und selbst bei dem Flatter hatten wir ja tatsächlich einen Hundi oder was, der da im Jahr reingekommen ist, ne? Nee, ist mir zu wenig. Lohnt sich, dafür lohnt sich keinerlei Aufwand, ehrlich nicht. Also, das ist einfach, nee. Ja, dann wünschen wir allen alles Gute. Und obwohl sowieso keiner glaubt, auch dem Stader Event alles Gute. Das ist und bleibt so, denke ich mal. Ja, ja, definitiv. Ja. Und dann freuen wir uns aufs Mega-Reinsiegel. Project-Reinsiegel, Giga. Oder wollen wir deinen Namen da reinbringen? Das kann dann keine Sau ausstrecken. Nee, aber ich, die G10-Nummer steht ja schon, die habe ich ja schon reserviert. Ja, GC69 ja. Nude. Und wir nehmen Toilettentapier ist große Scheiße. Wir haben auch schon die ersten Läden, glaube ich. Da war ein Piercing-Shop, Tattoo-Shop. Also, wir können da, ne? Wem das nackig nicht passt, der kann sich farblich immerhin umgestalten lassen. So, jetzt mache ich Schluss, bevor da noch mehr Blödsinn kommt. Hier muss Stopp da.